Es ist dein Herr. Es ist dein Herr. Es ist dein König. In seinem Blut. Lass dich reinigen in seinem Blut. Lass dich reinigen. Lass dich reinigen. Lass dich heilen. Da ist auch Heilung da jetzt. Da ist Heilung. Da ist Freisetzung. Da ist Kraft. In seinem Blut ist Kraft. In seinem Blut ist Kraft. Lass dein Blut wirklich austauschen. Ich habe so gesehen, wie er das unser eigenes Blut wegnimmt. Alles, was uns das eigene ausmacht, der eigene Willen, die eigenen Ambitionen, die eigenen Ziele. Lass es austauschen durch Jesu Blut. Lass es austauschen. Das sind seine Ziele, das sind seine Wege. Das ist eine Transfusion. Weißt du, dieses Land, Deutschland, ich habe gesehen, wie er sein Blut vergossen hat für Deutschland. Und dieses Land braucht eine Bluttransfusion, braucht eine Transfusion von oben. Ja, wenn der Patient schon fast tot ist, braucht er neues Leben, eine Bluttransfusion. Und sein Herz sehnt sich für dieses Land. Sein Herz sehnt sich für dieses Land. Er sehnt sich nach Deutschland, weißt du? Er sehnt sich nach Deutschland. Er sehnt sich nach seiner Braut. Er sehnt sich nach seinem Leib. Er sehnt sich. Jesus sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir. Er sehnt sich nach dir. Öffne ihm dein Herz. Öffne ihm dein Herz. Und sag, alles, Herr, ich gebe dir alles. Ich gebe dir mein Leben. Ich gebe dir meinen Mund. Ich gebe dir meine Ohren. Ich gebe dir mein Herz. Ich gebe dir alles. Ja, Sein Blut steckt dich an, sein Blut steckt dich an, weil du erkennst, wie kostbar es ist. Und es soll nicht umsonst vergossen sein. Es soll nicht umsonst vergossen sein. Da ist ein Ruf nach diesem Land, da ist ein Ruf nach Deutschland, da ist ein Ruf, dieses Land kommt zurück in deine Position, kommt zurück zu Gott, komm zurück zu Gott, ja, komm zurück zu deinem Erlöser, komm zurück zu deinem Erlöser, komm zurück zu deinem Erlöser, Deutschland, komm zurück, komm zurück, komm zurück, komm zurück. Jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit, jetzt ist die Zeit. Jetzt ist die Zeit zu scheinen. Ein. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Oh, mach dich Kling bereit. Dich ein. Mach dich bereit. Mach dich bereit. Der Herr kommt. Der Herr kommt. Mach dich bereit. Und es ist die Zeit, sich einzureihen in die Armee des Herrn. Es ist die Zeit, sich einzureihen und sich bereit zu machen. Herr, sende mich, ja, Herr, sende mich, Herr, sende mich, ja, sende mich in dieses Deutschland, sende mich in dieses Land, sende mich in diese Region, sende mich zu den Menschen, benutz meinen Mund, benutz mein Herz, benutz meine Ohren, sende mich, benutz meine Hände, Herr, für Heilung für dieses Land, für Errettung für dieses Land. Lass dein Herz entzünden an Jesu Herz. Lass dein Herz entzünden. Lass es entzünden. Lass es entzünden. Lass es entzünden. Da ist wirklich dieser Zündfunke, der überspringen will. Der überspringen will. Lass dich entflammen, ja. Fang diesen Funken auf und lass dich in Brand setzen. Heute Morgen, ja. Verschieb's nicht auf morgen oder nächste Woche oder bis zum Daniel-Fasten, nach dem Daniel-Fasten. Heute Morgen, lass dich heute Morgen entzünden. Lass dich entzünden. Streck dich aus. Herr, sende mich. Herr, sende uns. Herr, sende uns. Dein Feuer brennt in uns, dein Feuer. sagen, wir wollen auch umkehren, wo unser Herz kalt geworden ist, wo unser Herz nicht mehr gebrannt hat. Wir wollen umkehren. Wir geben diesen Weg auf, diesen Weg der Kälte. Ja, wir tun Buße, wir kehren um. Und Herr, wir sagen, wir wollen dir dienen. Wir wollen den Menschen dienen. Wir wollen Menschenfischer sein. Wir wollen Menschenfischer sein. Bist du heute Morgen dabei mit mir, ein Menschenfischer zu sein? Ja? Bist du dabei mit mir? Lass dein Herz anstecken. Und das ist dieser Ruf, der ist da, dieser Ruf ist da, sich einzureihen in die Armee des Herrn. Ja, in die Armee des Herrn. Wenn du da bereit bist, sprich bitte mit mir zusammen ein Gebet. Vater, ich danke dir für diesen Ruf. Vater, und ich bin bereit. Reihe mich ein in deine Armee. Mein Herz gehört dir. Reinige mich von aller Kälte, von aller Ungerechtigkeit. Und mach mich scharf. Mach mich leuchtend. Mach mich salzig. Ich bin bereit. Und ich vergesse diesen Morgen nicht wieder. Ich stehe in deiner Armee, Herr. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Er mustert seine Armee und er ist begeistert von euch. Er ist begeistert von euch. Er ist begeistert von uns. Er ist begeistert, weißt du? Bist du auch begeistert? Wenn du jetzt auf den Platz gehst, sag mal zu mindestens 3 Leuten, ich bin begeistert von dir. Halleluja! Wie wunderbar ist unser Gott. Halleluja! Wie wunderbar ist unser Gott. Bist du begeistert von deinem Gott? Wie wunderbar er ist, wie herrlich er ist, wie mächtig er ist. Und wir wollen uns heute Morgen am Anfang dieses oder nach dem Lobpreis, nicht am Anfang dieses Gottesdienstes, eine Zeit nehmen, wo wir wirklich unserem Gott danken wollen für dieses Jahr, das er uns gegeben hat. Bist du dabei? Bist du dankbar für alles, was er getan hat in diesem Jahr? Ich bin so unendlich dankbar. Er hat sich so mächtig erwiesen. Er hat so Mächtiges auch unter uns hier gewirkt. Also wir haben allen Grund, ihm dankbar zu sein für seine Liebe, für seine Treue, für seine Versorgung, für alles, was er uns an Gutem getan hat. Halleluja. Es heißt in Psalm 136,1, dankt dem Herrn, denn er ist gut, er ist freundlich und seine Gnade bleibt ewig bestehen. Das hören wir ganz oft in der Bibel, dass er gut ist, dass er freundlich ist und dass seine Gnade für immer gilt. Also immer, wenn du zu ihm rufst, Gnade Herr, ich brauche deine Gnade, dann sagt er, ja, ich hab euch Gnade gegeben am Kreuz. Nimm diese Gnade für dich in Anspruch. Halleluja. Psalm 50, 23 heißt es, wer Dank opfert, preist mich und bleibt auf dem Weg, auf dem er meine Rettung sehen wird. Halleluja, weißt du, wenn wir dankbar sind, wenn wir ihn preisen, auch in widrigen Umständen, dann werden wir seine Rettung erleben. Halleluja. Und er ist würdig, dass wir ihm danken, und zwar jeden Tag, jeden Augenblick. Er hat alles für uns getan. Er hat seinen liebsten Sohn für uns hingegeben. Das ist überhaupt das Größte, was er je getan hat. Also wir brauchen nie mehr zu sagen, Herr, zeig mir deine Liebe. Sondern immer, wenn du versucht bist, das zu denken, dann sieh auf das Kreuz und sieh, wo er die größte Liebe uns gegeben hat und uns geschenkt hat. Halleluja, wo er sich hingegeben hat für uns und für jeden Menschen dieser Welt. Ich sag dir noch zwei Bibelverse. Die ganze Bibel ist voll mit Danksagung, ganz besonders die Psalmen, aber auch viele Stellen im Neuen Testament, wo wir aufgerufen werden, ihm dankbar zu sein. In 2. Korinther 2,14 heißt es, Dank sei Gott, der uns, die wir zu Christus gehören, immer in seinem Triumphzug mitführt und den Wohlgeruch seiner Erkenntnis an allen Orten durch uns offenbart. Halleluja, wir danken ihm, wo er den Wohlgeruch seiner Erkenntnis auch in diesem Jahr überall, wo wir waren, durch uns offenbart hat. Halleluja. Und das ist so wunderbar, ja, wir sind sein Wohlgeruch, du bist sein Wohlgeruch. Sag mal zu deinem Nachbarn, du bist sein Wohlgeruch. Ihr am Livestream, ihr seid sein Wohlgeruch, wo ihr auch seid. Und in 2. Korinther 15 heißt es 57, Dank sei Gott, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Wir wollen ihm wirklich danken für jeden Sieg, für jeden Durchbruch, den er uns gegeben hat, persönlich jedem Einzelnen und uns als Gemeinde immer wieder in jedem Gottesdienst, in jeder Konferenz, in jedem Treffen, wo Siege da waren, auf der Straße, überall einfach Kinderfreizeit, was wir alles hatten. Ja, wir wollen wirklich ihm über alles danken. Also ich ermutige dich, nimm dir eine Zeit jetzt gerade in diesen Tagen und schau dir mal dieses Jahr an und dann danke deinem Gott für alles, was er an Gutem getan hat. Weißt du, das ist so wichtig, weil dieses Land, der Geist ist am Shiften, Halleluja, noch viele Menschen undankbar sind, obwohl wir so gesegnet sind. Immer noch, auf jeden Fall. Und wir glauben für ein Shift in diesem Land und dass immer mehr Menschen dankbar sind unserem Gott gegenüber, von dem alles kommt und in dem wir das alles nicht hätten und in dem wir unseren Wohlstand nicht hätten. Das ist alles wunderbar. Er, der uns vergeben hat, große Schuld auch dem deutschen Volk. Und wir können gar nicht aufhören zu danken, Halleluja, und ihm dankbar zu sein. Und in dieser Haltung wollen wir auch bleiben. Wir wollen auch nicht jetzt nur in dieser Haltung bleiben, sondern auch das kommende Jahr. Halleluja, erinnere dich dran, einfach immer dankbar zu sein für ihn, der so wunderbar ist. Und wir wollen uns auch von ganzem Herzen bei euch bedanken, Halleluja, wo ihr einfach hier wart, zu uns gestanden seid, mit unterstützt habt, mit allem, mit Geben. Wir konnten unser Kaffee dieses Jahr einfach fertigstellen und auch, ist es eigentlich schon abgezahlt? Es ist, glaube ich, schon abgezahlt. Ne? Ich muss selber mal fragen. Aber bei uns ist eigentlich meistens abgezahlt. Das ist nämlich die Gnade Gottes. Wirklich, danke, Herr. Danke, Herr, es ist alles abgezahlt. Juhu! Juhu! Und dann hängst du dich einfach da dran an diesen Segen, wenn bei dir noch nicht alles abgezahlt ist. Und da sagst du, Herr, ich gehöre zu diesem Haus und dieses Haus ist gesegnet und ich bin ein Geber und ein Empfänger. Und so empfange ich auch für mich Schuldenfreiheit und volle Versorgung. Halleluja. Also vielen, vielen Dank allen, die hier wirklich mitgeholfen haben in den Konferenzen. Ich wollte mal so einen kleinen Rückblick geben über das, was alles so in diesem Jahr gelaufen ist. Und es war wirklich sehr, sehr viel, wofür wir unserem Herrn danken können. Wir hatten eine tolle Silvesterfeier. Dann hatten wir unser Encounter-Wochenende im Januar mit so viel Heilung, Befreiung, die passiert ist, Lebensveränderung, Neuanfängen. Wir hatten Herrlichkeitstage, wunderbar in der Schweiz. Im Januar und im Oktober. Wir haben hier unser Café der Begegnung, alle 3 Wochen ungefähr. Wir haben Herrlichkeitsgottesdienste natürlich in Hamburg gehabt, unserer geliebten Gemeinde da oben in Augsburg, auch mit Predigern von unserem Chorteam in Nürnberg. Wir hatten im März eine wunderbare Konferenz mit Joshua Mills und seiner Frau Janet. Das war auch ganz, ganz besonders. Wir sind so dankbar auch für so viele Freunde, die wir haben, die uns dienen ganz mächtig und die uns gedient haben in diesem Jahr. Wir hatten dann im April waren wir auf Martinique, durften die Herrlichkeit in die Karibik bringen. Halleluja. Dann hatten wir 2-mal Heilungsräume dieses Jahr, wo viele, viele Menschen geheilt worden sind. Wir hatten unsere Pfingstkonferenz mit Bobby Connor, Piero Fay, auch ganz, ganz wunderbar, sehr gesegnet worden. Wir waren in der Wilhelma mit der Gemeinde. Das war auch wunderbar. Also alle, die dabei waren, glaube ich, es war richtig toll. Dann hatten wir unser 30-jähriges Ehe- und Dienstjubiläum am 7. Juli, was so eine wunderbare Feier war, wo wir auch wirklich allen nochmal danken für ihre Liebe, ihre Unterstützung, ihre Hingabe. Das war ganz, ganz, ganz, ganz wunderbar. Dann hatten wir unsere evangelistische Herrlichkeitskonferenz im Juli mit Catherine Royanalla. Das war auch ganz, ganz besonders stark einfach. Wir werden sie auch nächstes Jahr wieder bei uns haben. Dann hatten wir eine starke Ausgießung der Vaterliebe Gottes. Oh, im Sommer, den ganzen Sommer über. War das nicht wunderbar? Oh, Halleluja. Und es geht weiter. Halleluja. Und daraufhin haben wir ein Seminar oder daraus auch Freundschaft mit Gott gehabt, dann im Oktober, wo auch nochmal eine wunderbare Ausgießung seiner Vaterliebe war. Und dann waren wir im Oktober noch in der Schweiz, in Österreich, in St. Pölten, so wunderbar. Wir haben eine neue Gemeinde, die zu uns gekommen ist. Halleluja, ihr Österreicher, wir lieben euch. Ganz toll, dass ihr jetzt bei uns seid, auch bei Glory Life. Und wir waren in Duisburg, wir waren im November in Paris bei der Konferenz Paris dans la gloire, Gloire et Réveil, Herrlichkeit und Erweckung, ganz, ganz wunderbar auch. Und dann hatten wir unsere große Konferenz natürlich Ende November, jetzt noch ziemlich frisch mit Katie Sousa, Steve Swanson, auch eine mächtige Zeit in der Herrlichkeit Gottes. Wir hatten auch noch, nicht zu vergessen, unsere Kinderfreizeit. Oh, im Juli, August, Anfang August, Kinderfreizeit. Halleluja, Kinder sind oben im Kinderdienst, können nicht jubeln. Wir hatten noch eine evangelistische Woche, auch im Sommer, ganz toll hier. Wir hatten ein Connected-Wochenende. Auch mit den Jugendlichen. Halleluja. Und mehrfach war unser geistlicher Vater, Bruder Jün, auch hier mit seinem Sohn Isaac. Und wir waren auch in Frankfurt, durften dort in der Gemeinde dienen. Und noch Freunde, Thierry Kopp und so weiter, waren bei uns, Peter Hassler in der Schule, die uns da auch sehr gedient haben. Lilo Keller, unsere wunderbare Freundin aus der Schweiz. Werner Nachtigall, oh, den lieben wir auch, Berlin, dieser mächtige Evangelist. Einfach, oh, sind wir nicht beschenkt worden in diesem Jahr? Oh, danke, Herr. Oh, danke, Jesus. Wirklich, danke, Jesus. Danke, Jesus, wo er uns so beschenkt. Oh, mit Dienstgaben, die er uns sendet. Und Halleluja, wirklich mit so vielem Guten und so vielem Herrlichen und so viel Gegenwart Gottes. Weißt du, dass das Schönste ist, diese Gegenwart Gottes, die wir erleben dürfen, einfach in jedem Gottesdienst, in jedem Treffen. Einfach, das ist so wunderbar, wo du, ja, wo alles abfällt. Ich glaube, ihr merkt es auch. Ja, du kommst hier rein und was vielleicht noch schwer war, das fällt ab. Und dem gehen wir weiter nach und dem eifern wir weiter nach, auch im nächsten Jahr auf jeden Fall. Wir wollen immer mehr Herrlichkeit erleben, seine Gegenwart erleben, Begegnung von Angesicht zu Angesicht mit unserem Gott, der so wunderbar ist. Halleluja. Oh, wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, Herr, wir lieben dich, Herr, wir danken dir, dass uns dein Angesicht wirklich zugewandt ist für alles Gute, das du uns tust, das du uns getan hast. Halleluja, und jeden Tag, wir danken dir. Oh, wir sind voller Freude, wir sind voller Dankbarkeit, Herr, du bist so gut. Keiner ist mit dir zu vergleichen, keiner ist ein Gott so wie du. Halleluja, der uns gibt, der uns auch persönlich durchgeholfen hat, der uns persönlich gestärkt hat, geheilt hat, befreit hat. Herr, wir danken dir für alles, was du getan hast. Halleluja, oh, es ist so, so gut. Und wir bewahren uns diese Haltung immer der Dankbarkeit. Wir werden nicht zu Jammerern, sondern wir sind Dankbare. Halleluja. Wir sind dankbar, wir sind dankbar, wir sind dankbar. Wir machen den Unterschied auch darin in diesem Land. Halleluja, als Dankbare, Dankbare, Dankbare. Halleluja. Und wir wollen jetzt noch ganz besonders auch, Halleluja, noch verschiedenen, genau, Menschen, die hier auch besonders gedient haben in diesem letzten Jahr, danken. Halleluja. Halleluja. Ja, wir wollen als erstes, wollen wir ganz besonders danken unserem Core-Team. Das ist unser Kernteam, die wirklich hier mit uns gemeinsam auch visionär vorangehen. Ja, sie sind nicht alle da heute, glaube ich, aber Andreas, Sabrina, Tobi ist nicht da, Christian. Bauer sind auch nicht da heute, aber lass uns einfach mal dem Core-Team einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Und dann als zweites. Das pastorale Team. Wir danken von Herzen dem pastoralen Team für den Einsatz, den sie wirklich gebracht haben, für diese beständige Liebe, Hingabe, den Menschen zu dienen, einfach hier zu dienen. Sind da heute auch nicht alle da, aber wir danken. So, lasst doch alle aufstehen, die vom pastoralen Team. Steht mal alle bitte auf. Danke euch. Genau. Oben ist noch Tatjana auch. Halleluja, Svetlana, David. Okay, einige sind heute danke, einige sind nicht da. Halleluja, wir danken Ihnen über Livestream. Ja, und dann danken wir natürlich auch allen Glory House-Leitern, ganz besonders die Verantwortung übernommen haben über ein Glory House. Über 40 Glory House-Leiter im deutschsprachigen Raum. Wer ist von den Glory House-Leitern da heute Morgen? Steht ihr auch mal auf. Lasst euch mal beklatschen. Halleluja. Danke, Vater. Danke für alle diese wunderbaren Leiter. So viele mehr. 45, glaube ich, haben wir, ne? Gloryhäuser. Sowas um die 45 oder so. Also ihr, ungefähr. Auch alle, die im Livestream sind, euch gilt auch der unendliche Dank von uns. Dann danken wir allen Mitarbeitern im Lobpreis Technik und Flaggenteam. Huhu, danke euch für eure Liebe, eure Hingabe. Mal alle aufstehen. Technik, Flaggenteam. Halleluja, Lobpreis, ihr Lobpreiser. Ordnerdienst. Technik, auch Technik, oben. Kinderdienst. Begrüßungsdienst. Mal alle aufstehen. Reinigungsdienst, Welcome-Tisch, Hausmeister, Gebetsdienst. Halleluja, Glory-Shop, Kaffeedienst. Ja, aufstehen. Wen haben wir noch vergessen? Alle Mitarbeiter, steht einfach mal auf AV-Studio. Allesamt, wir sind jetzt oben, die stehen mit auf da oben. Alle Beter und so weiter. Ordner. Jugenddienst, Ordner haben wir schon gesagt, glaube ich. Halleluja. Geben wir Ihnen allen mal einen kräftigen Applaus. Alle, auch die wir nicht erwähnt haben, die mitarbeiten, die für uns beten, die für uns eintreten, die mit dabei sind, mit unterstützen, mitgeben, mit einfach mit einfach dabei sind bei dem, was Gott tut. Ja. Danke, danke, danke, danke, danke, danke. Danke. Amen. Vielen Dank. Halleluja. Amen. Und danke meiner wunderbaren Frau. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. So gut. So gut. Ich habe gehört von dem Pastoren-Ehepaar, die zu Weihnachten, kurz vor Weihnachten eingeladen waren bei guten Freunden aus der Gemeinde, Leute, die in der Gemeinde sind, haben sie eingeladen zum Essen kurz vor Weihnachten. Und als sie wieder gingen, hat die Frau des Hauses festgestellt, dass einer der Silberlöffel gefehlt hat im Besteck. Und dann hat sie so zu ihrem Mann gesagt, könnte es sein, dass der Pastor vielleicht am Ende den Silberlöffel hat mitgehen lassen. Und das ganze Jahr über hat sie sich Gedanken gemacht, meine Güte, mein Pastor, hat er am Ende diesen Silberlöffel geklaut? Und als das Jahr wieder rum war, haben sie das Pastoren-Ehepaar wieder eingeladen und waren wieder beim Essen. Und dann konnte die Frau es nicht verheben, ja, sie konnte sich nicht zurückhalten. Und sie musste einfach den Pastor fragen und hat gesagt, Pastor, kann es sein, dass du letztes Jahr hier den Silberlöffel oder einen unserer Silberlöffel mitgenommen hast? Und der Pastor sagt, nein, ich habe ihn nicht mitgenommen, ich habe ihn in deine persönliche Bibel hineingelegt. Halleluja. Also, jetzt weißt du, was dir blüht, wenn du uns einlädst. Kleiner Test des Jahres. Okay, Halleluja. Nein, dir wäre das natürlich nicht passiert. Du hättest ihn schon am ersten Tag gefunden. Den Silberlöffel. Preis den Herrn. Halleluja. Ja, ich habe euch auch noch einen kleinen Vers noch zum Abschluss dessen, was wir gerade erlebt haben, der Danksagung. Psalm 100, Vers 4 heißt es, zieht ein in seine Tore mit Dank, in seine Vorhöfe mit Lobgesang, preist ihn dank seinem Namen. Mit anderen Worten, Lobpreis und Anbetung ist nicht nur eine Sache der Höflichkeit, ja, Menschen gegenüber, bei denen man sich bedankt, oder Gott gegenüber, bei dem man sich bedankt für alles, was er getan hat und für alles, was er tut und für alles, was er in unserem Leben ist, sondern Lobpreis und Anbetung ist tatsächlich sozusagen das Eintrittsgeld in die Herrlichkeit Gottes. Amen. In das Allerheiligste, ja, der Tempel, um den es ja hier geht im Psalm 100, ist ja der Sitz der Herrlichkeit Gottes, der Sitz der Gegenwart Gottes. Und er sagt, zieht ein in diese Gegenwart Gottes, zieht ein in seine Herrlichkeit mit Lob, zieht ein in seine Gegenwart mit Dank. Ja, das heißt mit anderen Worten, preise den Herrn, Ruth Ward Heflin hat es mal so schön gesagt, er hat gesagt, preise den Herrn, bis der Geist der Anbetung kommt. Das ist ein Schlüssel für Lobpreis. Dann bete an, bis du die Herrlichkeit Gottes spürst, dass sie herunterkommt und dass sie sich manifestiert. Halleluja. Also Anbetung im Geist und in der Wahrheit führt uns direkt hinein in den Raum seiner Herrlichkeit. Amen. Und letzten Dienstag haben wir gesehen, im Weihnachtsgottesdienst haben wir gesehen, dass das Wort für Herrlichkeit an manchen Stellen in der Bibel auch mit Klarheit übersetzt wird. Wir haben gesehen bei den Hirten auf dem Feld, ja, die Klarheit oder die Herrlichkeit des Herrn umleuchtete sie. Ja. Luther übersetzt Klarheit, Elberfeld übersetzt Herrlichkeit. Ja. Die Herrlichkeit Gottes bedeutet Klarheit. Amen. Wenn du in die Herrlichkeit Gottes eintrittst, dann kommt einfach größere Klarheit in dein Leben. Und letzten Dienstag habe ich darüber gesprochen Weihnachtsgottesdienst habe ich darüber gesprochen, dass die Klarheit des Herrn als allererstes Überführung bringt. Das heißt, sie bringt alles das ans Licht, was in unseren Seelen noch nicht mit Gott übereinstimmt. Und das ist eine gute Sache. Amen. Das ist eine positive Sache. Du solltest es zulassen, dass das Licht Gottes immer mal wieder deine Seele bescheint. Wichtig dafür ist einfach Ehrlichkeit. Amen. Dass du wirklich sein Licht dich bescheinen lässt, dass du wirklich dein Leben in sein Licht stellst und sagst, okay, Herr, ich bin bereit, es auszuhalten, auch wenn was nicht passt. Und dann stellt er dein Leben in sein Licht und er reinigt dich. Das Geniale ist, dass er sagt, wenn wir im Licht wandeln, so wie er im Licht ist, dann haben wir Gemeinschaft miteinander und das Blut Jesu reinigt uns. 1. Johannes 1. Amen. Halleluja. Das heißt, du lässt zu, dass die Herrlichkeit Gottes dich überführt, dass die Herrlichkeit Gottes dich reinigt. Ja, wir haben das gesehen bei den Hirten auf dem Feld, die sind erstmal total erschrocken. Ja, das, einfach als diese Klarheit des Herrn kam, das war der Schock ihres Lebens für sie, weil sie plötzlich in einem Schlag, sie waren noch nicht von neuem geboren, sie waren noch keine Christen. Ja, das heißt, sie waren mit einem Schlag konfrontiert mit all dem, was in ihrem Leben noch nicht 100% in der Ordnung Gottes war. Ja, und somit war Todesangst die erste Reaktion. Aber das Geniale ist, der Engel hat gesagt, fürchtet euch nicht. Und er hat gleich den Grund hinterhergeschoben, warum es keinen Grund gibt, uns zu fürchten. Nämlich, euch ist heute der Retter geboren. Halleluja. Amen. Ich wiederhole jetzt nicht meine Weihnachtsbotschaft. Ja. Ich sage auch nicht nochmal frohe Weihnachten. Sondern ich möchte heute ein bisschen in einen anderen Aspekt dieser Klarheit Gottes hineingehen. Neben der Überführung, neben der Reinigung bewirkt die göttliche Klarheit auch, und ich glaube, das ist eine gute Sache jetzt auch zwischen den Jahren, die Herrlichkeit Gottes mal dein Leben bescheinen zu lassen und dein Leben neu strukturieren zu lassen. Ja. Die Herrlichkeit Gottes bringt göttliche Ordnung. Die Klarheit bringt göttliche Ordnung. Ja, die Klarheit bringt Ordnung in deinen Körper. Die Klarheit bringt Ordnung in deine Zeit. Die Klarheit bringt Ordnung in deine Prioritäten. Die Klarheit bringt Ordnung in dein Leben. Amen. Die Herrlichkeit Gottes, ja, vielleicht sogar in dein ganz natürliches Leben, in dein Haus, in dein Zimmer, auf deinen Schreibtisch oder wie auch immer. Das ist jetzt nicht mein Thema, aber ich kann es dir trotzdem empfehlen. Amen, weil da kannst du viel Zeit sparen. Die Zeit, wo du dann all die Sachen suchst, die du nicht findest, kannst du da investieren, Ordnung zu machen, sodass du es findest. Ja, das ist ein gutes Investment, vielleicht auch zu Beginn des Jahres, ich weiß es nicht, wie es bei dir aussieht zu Hause. Halleluja, kannst mich ja mal einladen. Mal schauen, was passiert. Ich lege dann den Silberlöffel in die Mitte des Stapels der Sachen auf deinem Schreibtisch. Und dann schauen wir, ob er bis nächstes Jahr kleiner geworden ist. Halleluja. Also, Klarheit bringt Ordnung. Ich möchte heute in erster Linie sprechen über geistliche Ordnung. Ordnung von Prioritäten in deinem Leben. Ich glaube, weißt du, ich glaube, Gott möchte, dass wir Frucht bringen. Glaubst du das auch? Ja, und ich glaube sogar, und da habe ich auch die Bibel auf meiner Seite, ich glaube sogar, dass Gott möchte, dass wir viel Frucht bringen. Amen. Johannes 15,5 heißt es, ja, wer in mir bleibt und ich in ihm, der bringt viel Frucht. Gott möchte, dass wir viel Frucht bringen. Und er möchte auch, dass unsere Frucht bleibt, steht auch in Johannes 15, und zwar Vers 16. Da sagt Jesus, ihr habt nicht mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und euch dazu bestimmt, dass ihr hingeht und Frucht bringt und eure Frucht bleibe. Gott will, dass wir maximale Frucht bringen. 2025, auch noch 2024, du hast noch 2 Tage Zeit, all die Frucht zu bringen, die du im bisherigen Jahr verpasst hast. Nein. Ja, er möchte, dass wir viel Frucht bringen. Und ein Schlüssel für uns, um viel Frucht zu bringen, darüber habe ich neulich schon mal gepredigt, ein Schlüssel ist, dass wir groß denken. Ja, dass wir groß denken, dass wir groß träumen mit Gott. Ja, das habe ich, glaube ich, letzten Sonntag war das, glaube ich, ja, über das Licht, das wir scheinen lassen. Ja, und dass wir weit scheinen lassen. Und wo wir groß denken, auch in Bezug auf die Möglichkeiten Gottes für unser Leben. Ich glaube, dass das ein Schlüssel ist, dass wir viel Frucht bringen, ist, dass wir auch groß denken, groß träumen. Nur passiv auf dem Sofa sitzen, wird nicht so viel Frucht bringen. Und darauf warten, dass irgendwie Gott einen Engel schickt oder dass Gott irgendwas Mächtiges tut, dass Gott seinen Geist ausgießt. Das wird wahrscheinlich nicht funktionieren, aber wenn wir uns ausstrecken und wenn wir unser Denken von Gott wirklich erheben lassen, wirklich unsere Zeltpflöcke weit stecken lassen, dann können wir uns darauf zubewegen, dass wir mehr Frucht bringen. Amen. Und das soll kein Druck sein oder irgendwas, sondern Gott bringt es hervor. Aber ich empfehle dir tatsächlich auch zwischen den Jahren jetzt gerade, nimm dir entweder, wenn du es schon hast, dann nimm dein Traumbuch wieder hervor. Ja, wenn du noch kein Traumbuch hast, dann empfehle ich dir, ein Traumbuch zu führen, wo du wirklich mit Gott träumst. Herr, wo möchtest du, dass ich Ende des kommenden Jahres bin? Was möchtest du durch mich tun? Was möchtest du in den nächsten 2, 5, 10, 20 Jahren in meinem Leben tun? Ja, dass du Träume hast, weißt du, nicht nur dahin lebst und sagst, schauen wir mal, was kommt, na, hoffentlich wird es nicht schlechter. Ja, die meisten Leute haben ja am Anfang des Jahres immer gute Erwartungen. Wenn du immer fragst, ja, ob sie glauben, da gibt es immer so Umfragen, glauben sie, dass nächstes Jahr ein gutes Jahr für sie persönlich wird, dann glauben sie das natürlich. Ja. Aber wenn du sie dann fragst, ja, was erwarten sie konkret für nächstes Jahr, naja, dass nicht schlechter wird. Aber das ist nicht genug, Amen. Wer stillsteht, geht zurück. Also gehen wir weiter. Amen. Jeder Ort, auf den unsere Füße treten, Gott hat ihn uns gegeben. Du musst nur drauftreten. Jemand, der auf keinen Ort tritt, bekommt auch nichts. Der nimmt auch kein Land ein. Wäre Josua nicht auf das Land getreten, hätte er es nicht eingenommen. Er musste drauf treten, um es einzunehmen. Und so ist es wichtig, dass du tatsächlich deinen Fuß auf Land stellst und sagst, jawohl, das ist meins. Und je größer du denkst und je größer du deine Zeltpflöcke, je weiter du deine Zeltpflöcke steckst, umso besser ist es. Du musst auch keine Angst haben, dass du zu weit deine Zeltpflöcke steckst. Das hat, glaube ich, Bobby Connor mal gesagt. Bobby Connor hat mal die Stimme Gottes gehört und Gott hat zu ihm gesagt, Bobby, ich gebe dir die persönliche Erlaubnis, das zu übertreiben, was ich im Begriff bin zu tun. Amen. Also, du kannst die Pläne Gottes gar nicht hoch genug einschätzen. Amen. Du kannst es nur unterschätzen. Du kannst es nicht überschätzen, was Gott tun kann und was Gott tun will. Du kannst es nur unterschätzen. Amen. Und selbst wenn du zu deinen Lebzeiten nicht mehr alles siehst, wofür du Gott geglaubt hast, weißt du, jemand hat auch mal gesagt, man muss auf den Mond zielen, um den Berg zu treffen. Auch das ist gut. Also da musst du keine Angst haben. Wenn jemand zu dir sagt, oh, du zielst ja auf den Mond, dann sagst du, ja super, dann treffe ich wenigstens den Berg. Aber wenn du gar nicht zielst, wenn du gar nicht deinen Blick hoch erhebst, dann triffst du nicht mal den Berg, dann triffst du nicht mal einen kleinen Hügel, dann bleibst du ewig im Tal sitzen. Amen. Also lass uns groß denken. Sag zu deinem Nachbarn, denke groß. Halleluja. Und dann hat Gott zu mir so die letzten Tage ein bisschen darüber gesprochen. Und das möchte ich dir gerne ein bisschen weitergeben, so auch als Hilfe, gerade auch jetzt in diesen Tagen, wenn du vielleicht dein Leben auch fürs nächste Jahr neu ausrichtest. Ich meine, nicht alle haben zwischen den Jahren so viel Zeit. Manche müssen arbeiten, wie auch immer. Vielleicht hast du dann im Januar Zeit, wenn wir unsere Fastenzeit haben. Spielt keine Rolle, ich gebe es dir trotzdem schon mal mit. Wenn es einfach darum geht, dein Leben, ich sag mal, neu zu kalibrieren, dann wird es dir helfen zu sehen, dass Gott auch eine Struktur für dein Leben hat. Amen. Und ich spreche jetzt nicht von deinem Tagesablauf, obwohl das natürlich auch eine Struktur ist, ne, die Gott dir gibt. Gott hat uns 24 Stunden gegeben, das ist eine Struktur. Ja. Am vierten Schöpfungstag hat Gott die Zeit geschaffen, hat die Sonne, den Mond, um die Zeiten zu unterscheiden, geschaffen, hat die Tage geschaffen. Ja. Also Gott will, dass wir in der Zeit leben, also hat Gott uns auch eine Struktur durch die Zeit gegeben. Aber ich glaube, dass Gott uns auch eine geistliche Struktur gegeben hat. Ich glaube, dass es dir geistlich hilft, wenn du dir bewusst machst, hey, was ist die geistliche Struktur in meinem Leben? Was ist mein Wirkungskreis? Weißt du, wo möchte Gott, dass mein Licht hinscheint? Was sind die Radien, in die Gott mein Licht hineinscheinen lassen möchte? Weißt du, das allererste, was du sicherstellen musst, ist, dass Jesus in dir lebt. Amen. Er lebt in dir. Kolosser 1, 27. Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Das heißt, das Licht, das wir leuchten lassen, davon habe ich letzten Sonntag gesprochen, das Licht, das wir leuchten lassen, scheint immer von innen nach außen. Amen. Es scheint aus deinem Geist über deine Seele nach außen in deinen Wirkungskreis um dich herum. Amen. Und das wollen wir uns ein bisschen anschauen, weil ich glaube, dass es wichtig ist, einfach auch für unser Denken, gerade wenn es darum geht, auch dein Leben zu, vielleicht fürs neue Jahr neu zu kalibrieren, neu zu strukturieren und so weiter, dann hilft es, die Prioritäten zu setzen, dir bewusst zu machen, hey, das Leben Gottes, das Licht Gottes strahlt von innen nach außen oder es strahlt überhaupt nicht. Amen. Und deswegen glaube ich, ist die erste und wichtigste Priorität, ist, dass du sicherstellst, dass das Licht Gottes in dir so richtig leuchten kann. Amen. Also, dass Jesus in dir lebt, das ist das Erste. So viel ihn aufnahmen, Johannes 1,12, denen gibt er die Macht, Kinder Gottes zu sein. Wenn du Jesus noch nicht persönlich aufgenommen hast in deinem Leben, dann ist heute Morgen deine Gelegenheit. Amen. Du musst sicherstellen, dass das Licht in dir ist. In ihm heißt es, war das, oder er war das Licht, und das Licht war, nein, in ihm war das Leben, so heißt es, Johannes 1,4, das ist richtig zitiert. In ihm war das Leben und das Leben war das Licht der Menschen. Das heißt, du empfängst sein Leben und mit seinem Leben empfängst du sein Licht. Amen. Und wenn du sein Leben empfängst, wenn du von Neuem geboren wirst, mit anderen Worten, dann empfängst du sein Licht in deinem Leben. Und wir haben letzten Sonntag schon gehört, dann ist wichtig, dass das Licht nicht gedeckelt bleibt, sondern dass es scheinen kann. Und deswegen ist die erste Priorität in deinem Leben immer und muss immer sein, dass du dafür sorgst, dass dein Licht scheinen kann, auch über deine Seele nach außen dringen kann. Es nützt dir nichts, wenn du sagen kannst, okay, das Licht ist in meinem Geist, ist ganz tief in meinem Inneren, aber keiner sieht's. Amen. Und dafür ist es wichtig, dass du darauf achtest, dass du die richtige Nahrung hast für deinen Geist. Weil das Licht ist im Geist. Das Licht ist nicht zuerst in der Seele. Die Seele ist bereits ein äußerer Radius um deinen Geist herum. Ja? Also allein du als Person, musst du dir mal so vorstellen, du als Person hast schon drei konzentrische Kreise sozusagen, die deine Persönlichkeit hier auf der Erde ausmachen. Das erste ist dein Geist, drumherum ist deine Seele und außenrum ist dieser Anzug hier. Also ich meine jetzt nicht das hier, sondern der Körper, ja, dein Raumanzug hier auf der Erde, ohne den du hier nicht leben kannst. Ja. Wenn du nur Geist wärst, dann würdest du nicht sichtbar werden hier auf der Erde. Also brauchst du diesen wunderbaren Körper, den Gott perfekt gemacht hat, dass er hier auf der Erde existieren kann. Preist den Herrn, bist du nicht dankbar? Dass ich nicht ständig nach Luft schnappen muss und so. Sondern Gott hat den Körper perfekt gemacht, dass er hier auf der Erde leben kann. Aber das ist bereits dein äußerer Mensch. Dein innerer Mensch ist dein Geist und da lebt Jesus. Und es ist wichtig, dass dieser Geist, Mensch mit Jesus zusammen, dass diese Einheit mit Jesus, dass sie nach außen auch über deine Seele leuchten kann. Und deswegen ist es wichtig, dass du deine Prioritäten richtig setzt. Deswegen ist wichtig, dass du als allererstes deinen geistlichen Menschen ernährst. Wie ernährst du deinen geistlichen Menschen? Zum Beispiel durch das Wort Gottes. Amen. Indem du in der Bibel liest zum Beispiel. Dass der Pastor nicht am Ende des Jahres kommen muss und sagen muss, der Silberlöffel liegt in der Bibel. Amen. Indem du dich mit dem Wort Gottes ernährst. Indem du Zeit mit Gott verbringst. Gemeinschaft mit Gott hast, Zeit im Lobpreis, Zeit im Gebet, einfach persönliche Zeit mit Gott, das ist deine Priorität Nummer eins. Und das andere ist dem gleich, sage ich mal, um es parallel zu sagen mit dem Doppelgebot der Liebe, es ist tatsächlich auch parallel, das andere ist dem gleich. Setze die oberste Priorität darauf, dass du durch die Gemeinschaft mit deinen Geschwistern gestärkt wirst. Das ist so entscheidend. Setze die Priorität darauf, Gemeinschaft mit anderen, die gleich unterwegs sind wie du, die genauso im Glauben gehen, die genauso im Wort Gottes stehen, die genauso im Geist sich ausstrecken wie du. Diese Gemeinschaft wird dich stärken und zwar nicht nur seelisch stärken, sondern sie wird das Licht in dir stärken, sodass es leuchten kann. Amen. Und mach nicht den Fehler zu sagen, um irgendeines Menschen willen oder eines Menschen zu liebe, mache ich Abstriche bei der Gemeinschaft mit meinen Geschwistern. Manchmal passieren so Dinge, dass Leute sagen, ja, ich komme jetzt nicht mehr so häufig in die Gemeinde, weil meine Frau mag das nicht so gern oder mein Mann mag das nicht so gern und meine Ehe ist ja auch wichtig und so weiter. Und ich komme gleich zu deiner Ehe. Deine Ehe ist tatsächlich sehr wichtig. Aber ich sag dir was, du machst einen großen Fehler, wenn du die Prioritäten umgekehrt setzt. Dein Ehepartner und deine Ehefrau vielleicht am Anfang mögen vielleicht nicht, dass du in Gottesdienst gehst, aber ich sage dir, auf die Dauer werden sie merken, dass sie eine bessere Ehe haben, weil du im Gottesdienst warst. Amen. Warum? Weil dein Licht leuchtet. Weil da plötzlich, du kommst nach Hause und du bist voller Freude, du bist voller Liebe. Ich meine, welcher Ehemann möchte das nicht? Anstatt, dass du krantig, ärgerlich, gereizt von irgendwo herkommst, von der Arbeit kommst, kommst du aus dem Gottesdienst, bist ausgeglichen, voller Frieden, voller Liebe, voller Freude. Hey, der merkt irgendwann mal, du warst irgendwo, wo was mit dir passiert ist. Amen. Also deswegen ist diese Gemeinschaft eine Priorität. Es ist so wichtig, damit dein Licht scheinen kann. Ja, neulich habe ich mich mit jemandem unterhalten, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, aber der sagte dann auch, er sagte, ja, also wenn ich 2 Wochen oder so nicht in dem Gottesdienst sein konnte, dann merke ich, was mir fehlt. Dann sage ich, du, mir geht's genauso. Verstehst du, das spielt keine Rolle, ob du der Pastor bist oder ob du ein Mitarbeiter oder ein Gemeindeglied oder was auch immer bist. Wir brauchen das. Amen. Da geht was runter, wenn dir die Gemeinschaft abgeht. Das ist einfach so. Weil dein Licht wird gestärkt durch die Gemeinschaft. Halleluja. Früher habe ich es öfters gesagt, ich müsste es mal wieder öfters sagen. Ich hab öfter gesagt zu Leuten, auch die neu kommen, habe ich gesagt, schau, mach mal einen Test. Komm ein Jahr, jeden Sonntag konsequent zum Gottesdienst. Sei wirklich dabei. Ja, ein Jahr. Vielleicht denkst du zwischendurch, ach, muss das sein? Will ich das? Vielleicht gefällt dir manches auch nicht immer. Aber komm einfach ein Jahr. Und wenn du nach einem Jahr nicht sagen kannst, dass etwas sich in deinem Leben zum Positiven verändert hat, so habe ich es dann immer gesagt, dann kriegst du dein Geld zurück. Was nicht funktioniert, weil wenn du in einem gemeinnützigen Verein was spendest, dann kriegst du es nicht mehr zurück. Das geht nicht. Ja, das darfst du nicht vom Finanzamt her. Ja. Aber verstehst du, was ich meine? Und ich habe tatsächlich im Laufe der Jahre viele gehabt, die zu mir gekommen sind, haben gesagt, ja, das habe ich mir gemerkt. Gib uns ein Jahr. Und ich habe es ausprobiert. Und nach einem Jahr, weißt du was? Ich wollte es nicht mehr missen. Amen. Halleluja. Warum? Weil ich anders rausgehe, wie ich reinkomme. Amen. Halleluja. Pass auf. Machen wir mal den Test. Wer von euch ist in den letzten 1 bis 2 Jahren neu zu Glory Life dazugekommen? Wer ist in den letzten 1 bis 2 Jahren? Wow, so viele. Also heißen wir euch mal herzlich willkommen noch. Ja, also wir haben euch sicher schon mal willkommen geheißen. Okay, aber du bist in den letzten 1, 2 Jahren neu dazugekommen. Okay, jetzt Frage an dich. Ich mache es per Handzeichen. Bei wem von euch hat sich in diesem einen Jahr oder 2 Jahren, wo du jetzt bei Glory Life dabei bist, wer von euch kann sagen, ja, da hat sich was positiv verändert? Lass mal die Hand sehen. Okay, das sind die gleichen Hände. Preist den Herrn. Danke, Jesus. Amen. Halleluja. Ja, warum? Weil da ist, weißt du, das ist die Verheißung Gottes. Da ist die Verheißung Gottes drauf. Jesus hat gesagt, wenn 2 oder 3 in meinem Namen versammelt sind, dann bin ich mitten unter ihnen. Amen. Das heißt, da setzt sich was frei, was du für dein Leben brauchst. Deswegen sagt Paulus im Hebräerbrief, Hebräer 10, Vers 24, er sagt da, lasst uns aufeinander Acht haben und uns anreizen zu guten Werken, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen. Warum, sagt er, damit wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, damit alle Stühle gewärmt sind in der Gemeinde, damit es schön voll aussieht oder was? Nein, damit du gut drauf bist und dein Licht leuchten kann. Amen. Damit die Herrlichkeit Gottes durch dich ausgehen kann, damit Christus in dir die Hoffnung der Herrlichkeit nicht nur in deinem Geist irgendwo reingeschlossen ist, sondern dass es auch über die Seele nach außen dringt und Menschen davon profitieren und du selber natürlich am allermeisten. Amen. Weil wenn du in der Liebe, wenn du im Frieden, wenn du in der Freude Gottes unterwegs bist, dann hast du ein anderes Leben, als wenn du krantig, kriesgrämig, ärgerlich, wütend durch die Landschaft gehst, hoffnungslos, deprimiert, was auch immer. Amen. Vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Halleluja. Weißt du, wenn du hier rausgehst und du bist nicht ein Stückchen voller Freude, voller mit Freude wie vorher, das wollte ich damit sagen, ja, dann bist du dem falschen Gott begegnet, weil vor seinem Angesicht ist Freude in Fülle. Das ist unser Gott, Amen, und dem begegnen wir. Und deswegen ist unsere Priorität, Gemeinschaft zu haben, Gemeinschaft mit ihm persönlich, Das ist das eine, vertikal zu ihm und gleichzeitig mit den anderen, auch natürlich vertikal nach oben, aber auch horizontal. Da liegt eine besondere Verheißung Gottes drauf. Das ist die Priorität. Und weißt du, dein Ehepartner wird es dir danken, früher oder später. Vielleicht nicht gleich, vielleicht wird er zuerst dagegen kämpfen, dagegen rebellieren, was auch immer, sagen, keine Ahnung. Manchmal dauert es lang. Ja? Ich habe mit Leuten gesprochen, Mann Moslem, Frau gläubig, ja, 30 Jahre lang betet für einen Mann, ja, geht aber konsequent in die Gemeinde. Der Mann sagt, mit der Zeit sagt er irgendwann mal, okay, geh du nur in die Gemeinde, das tut dir gut. Ja. Daran merkst du dann schon, sie merken, dass was positiv ist. Ja. Das heißt, es war noch so viel, für mich ist es nicht, ja, aber es tut dir gut, also geh nur, ja, es tut dir gut. Ja. In Klammer, und mir auch, weil du kommst gut drauf zurück. Ja. So, ja, das sagen sie aber nicht. Ja. Ja, die Frau betet weiter und dann plötzlich nach 30 Jahre hat es beobachtet, der muslimische Mann, und hat gesehen, ja, ist wirklich so, meine Frau tut es nicht nur gut, sondern ich glaube, ich brauche es auch. Amen. Und dann hat er sich bekehrt. Halleluja, preist den Herrn. Amen. Mehrere solche Beispiele. Verstehst du? Deswegen mach keine Kompromisse, wenn es um deine Gemeinschaft mit Gott geht. Das ist die Grundlage für alles andere. Halleluja. Okay, jetzt hast du die Priorität Nummer 1. Und dann schauen wir uns die weiteren Wirkungskreise noch kurz an. Ja, dein Innerstes, dein Geist, ja, jetzt wird deine Seele überflutet, indem du Gemeinschaft mit Gott hast, indem du Zeit mit ihm hast, Zeit mit ihm verbringst, Gemeinschaft hast mit deinen Geschwistern. Dann wird deine Seele überflutet, dann kann es nach außen dringen, dann kann das Licht leuchten, ja, nach außen. Jetzt ist die Frage, wo lässt du es hinleuchten? Es gibt ja viele Möglichkeiten. Ich meine, auf diesem Planeten gibt es inzwischen 8 Milliarden Menschen. Inzwischen, oder? Sind schon 8, ja. 8 Milliarden Menschen. Ja. Gibt also viele Möglichkeiten, wo du es hinleuchten lassen kannst. Ja. Du kannst ja sagen, ja, ich lasse mein Licht zu meinem Hund leuchten oder, keine Ahnung, mein Kanarienvogel oder braucht auch das Licht Gottes. Also schauen wir uns mal an, wie könnte die Struktur aussehen? Wie könnte die Sicht Gottes sein? Ne? Ich hatte letzten Sonntag hatte ich schon diesen Bibelvers zitiert aus Apostelgeschichte 1, Vers 8, wo es heißt, wo Jesus prophezeit hat, aber ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch gekommen ist. Und dann heißt es, und ihr werdet meine Zeugen sein. Was heißt es? Mit anderen Worten, ihr werdet euer Licht leuchten lassen. Amen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Das heißt, dann sieht man was. Wenn jemand was bezeugt, dann sieht man was, dann hört man was. Da wird was wahrgenommen, da kommt was rüber. Das ist nicht nur einfach, okay, da stehe ich halt da bin ich halt, sondern da passiert was. Zeugnis. Ja, ihr werdet meine Zeugen sein. Und jetzt sagt er im Prinzip 4 konzentrische Kreise. Ja, in Jerusalem, als auch in ganz Judäa, das ist das unmittelbare Umfeld von Jerusalem, und Samaria, das ist das weitere, das liegt weiter im Norden, das weitere Umfeld. Und bis an die Enden der Erde. Amen. Das sind 4 konzentrische Kreise. Und letzte Woche habe ich schon gesagt, du kannst es natürlich zum Beispiel für uns als Gemeinde oder für uns als Glory Life Bewegung, kannst du es natürlich ganz einfach interpretieren und kannst sagen, okay, unser Jerusalem ist Filderstadt, ja. Unser Judäa ist, also du kannst es jetzt unterschiedlich klassifizieren, kannst sagen, es ist Baden-Württemberg, unser Samaria ist Deutschland und die Enden der Erde. Oder du kannst auch sagen, unser Jerusalem ist Filderstadt, unser Judäa ist Deutschland, unser Samaria ist Europa und die Enden der Erde. Ja, wie auch immer du es einteilen möchtest, in jedem Fall geht es am Ende immer an die Enden der Erde. Amen. Weil das heißt in Matthäus 28, 19 heißt es, macht alle Nationen zu Jüngern. Großdenken. Amen. Nicht nur klein, klein. Amen. Aber der kleine Radius ist genauso wichtig wie der große Radius. Ich sag mal, Extrembeispiel, du gewinnst die ganze Welt für Jesus, reist in alle, was weiß ich, 180 Nationen, die es auf der Welt gibt, überall verkündigst du das Evangelium, aber deine eigenen Kinder zu Hause und deine eigene Ehefrau oder Ehemann kriegt nichts von der Liebe Gottes mit. Das wäre nicht das Wahre. Deswegen hilft es uns, unser Leben zu strukturieren, indem wir uns diese konzentrischen Kreise ein bisschen bewusst machen. Und jetzt möchte ich es deswegen einfach mal ein bisschen anders interpretieren. Jerusalem, Judäa, Samaria bis an die Enden der Erde. Ich möchte es jetzt mal nicht geografisch interpretieren, sondern ich möchte es einfach mal für dich, für dein persönliches Leben, für deinen Wirkungskreis interpretieren. Okay? Also was wäre dann Jerusalem? Jerusalem wäre zum Beispiel, oder was ist zum Beispiel? Ich sage einfach mal so, Jerusalem wäre deine engste Familie. Also die, und zwar jetzt nicht nur die auf dem Papier irgendwie, mit denen du nah verwandt bist, sondern die, mit denen du zusammenlebst. Amen. Wenn du mit einer Familie zusammenlebst. Nicht alle leben mit Familie zusammen, ja, manche sind Singles, ja, aber manche leben mit Familie zusammen. Also ein Ehepartner zum Beispiel, ja, Kinder, ja, Eltern, wenn du Kind bist. Ja. Also in Deutschland meistens die Kleinfamilie, in anderen Kulturen ist es teilweise eine Großfamilie. Bei uns ist es die Kleinfamilie. Aber das ist der engste Zirkel, sag mal, in dem du lebst. Und du solltest dir bewusst machen, hey, in diesen Bereich soll das Licht Gottes hineinleuchten. Da soll die Liebe hineinleuchten. Also mach dir bewusst mal zu Anfang des Jahres, okay, ist alles ausgerichtet. Fließt die Liebe zu meinem Ehepartner? Fließt die Liebe zu meinen Kindern? Oder zu meinen Eltern? Oder wie auch immer, mit wem du eben zusammenlebst. Das ist das Erste, wo du sicherstellen solltest, da sollte das Licht fließen. Sonst brauchst du in Timbuktu nicht anzufangen. Amen. Verstehst du? Also Priorität Nummer eins. Wir haben übrigens auch eine kleine Folie dazu. Du kannst mal die ersten beiden Punkte, den ersten Punkt hatte ich ja schon, das war die Gemeinschaft mit Gott. Kannst du mal einblenden? Die ersten beiden, genau. Das erste ist dein inneres geistliches Leben. Ja, das ist sozusagen das Zentrum, das hatten wir gerade. Das ist die Priorität Nummer eins. Ja. Und dann kommt mein Jerusalem, also meine engste Familie. Ja, da solltest du das Licht spürbar hineinleuchten lassen. Und dann zweiter Wirkungskreis, Judäa. Okay? Judäa, kannst du auch mal einblenden, mein Judäa ist die Menschen, denen ich kontinuierlich diene. Also über deine engste Familie hinaus. Ja? Also die Menschen, in die Gott, wo Gott dich wirklich hineingestellt hat, sei das zum Beispiel, wenn du einen Dienst machst in der Gemeinde, in deiner Dienstgruppe oder durch deinen Dienst in der Gemeinde oder in deinem Glory House oder als Glory House Leiter oder als Teilnehmer, wie auch immer. Oder du bist im Heilungsdienst, dann sind da Menschen, denen du vielleicht kontinuierlich dienst. Das ist ein Wirkungskreis, einfach wo das Licht kontinuierlich hineinleuchtet, weil du da einfach immer drin bist. Oder im Kaffeedienst lässt du dein Licht leuchten oder im Ordnerdienst lässt du dein Licht leuchten. Oder es kann auch einfach sein, in die Person, die du persönlich begleitest, als Mentorin oder Mentor zum Beispiel, sei es ein Neubekehrter oder sei es eine andere Person, die du begleitest oder mehrere Personen, die du begleitest. Das ist dein engster Wirkungskreis neben deiner Familie. Ja? Und ich glaube, jeder von uns sollte so einen Wirkungskreis haben. Amen. Wir sollten nicht nur den ganzen Tag mit unserer Familie rumsitzen, so wichtig sie ist, aber einzig und allein, da kommen wir nie zu den Enden der Erde. Also es ist auch wichtig, okay, wo ist mein Wirkungskreis, wo ist mein Judäa, wo möchte Gott sein Licht durch mich scheinen lassen, in meiner, zum Beispiel als Jugendlicher in der Connected-Gruppe oder im Kinderdienst oder auch, es können auch Leute sein, die du enger begleitest, ein Arbeitskollege zum Beispiel oder ein Nachbar, eine kranke Nachbarin, die du eng begleitest und der du einfach von Jesus erzählst und der du dienst und wo einfach eine Offenheit auch da ist, ihr zu dienen. Ja, das ist dein Judäa oder enge Beziehungen, ja, wo du entweder derjenige bist, der investiert, der dient oder aber auch, wo ihr zusammen einfach euch einander dient. Das ist ich zum Beispiel, Familien, die gemeinsam für ihre Kinder beten oder gemeinsam sich austauschen über Dinge in Bezug auf Kindererziehung oder gemeinsam Dinge unternehmen als Familie, um ihre Familien aufzubauen. Auch das ist dein Judäa. Ja? Das sind die Menschen, mit denen Gott dich unmittelbar zusammengestellt hat, ja? die auf einer kontinuierlichen Basis. Frag ihn mal, nutze einfach mal die Zeit, einfach, das ist so ein Impuls. Ja, Gott hat so gerade die letzten Tage so zu mir gesprochen, ich mache das auch. Ja. Also frag ihn einfach mal, was ist dein Judäa? Ja? Was ist nächstes Jahr dein Judäa? Das kann sich auch immer mal ein bisschen ändern natürlich, kann sich umstrukturieren. Deine Familie wird nicht umstrukturiert so schnell, ja? aber Judäa kann umstrukturiert werden. Aber wenn ich jetzt von Judäa spreche, dann spreche ich wirklich von den Beziehungen, wo du kontinuierlich investierst, ja? Wo du kontinuierlich dran bist, wo du Mentor bist, wo du in einer engen Beziehung bist, ja? wo du Zeit und auch Energie investieren sollst, damit das gebaut wird. Nicht nur damit du dich gut fühlst, sondern damit sein Reich gebaut wird, damit Frucht entsteht. Ja? Frucht kann auf unterschiedliche Weise entstehen, indem Menschen miteinander beten, indem Menschen miteinander gehen, Gemeinschaft haben miteinander, Familien zusammenkommen, Singles zusammenkommen, sich treffen, Gemeinschaft haben, Beziehungen bauen, beten. Ja? Wie heißt es? Pray and play. Genau, die Sabrina hat so eine Gruppe angefangen. Ne? Pray and play. Ist auch nicht schlecht. Ja? Also beten und spielen. Halleluja. Zuerst beten, dann spielen. Umgekehrt, okay. Zuerst spielen, dann beten, auch gut, ja, auch okay. Zuerst das Vergnügen, dann das Gebet. Ja. Aber Gebet ist eben auch Vergnügen, Halleluja, preist den Herrn. Amen, ja. So, also, das ist dein Judäa. Was ist mein Judäa? Sagt Heiliger Geist, was ist mein Judäa in diesem kommenden Jahr? Und dann nächster konzentrischer Kreis sozusagen, dein Samaria. Das, sage ich mal, sind die Menschen, denen ich sporadisch diene. Auch da hast du ganz sicher Menschen, jedenfalls Gelegenheiten. Menschen, die du sporadisch triffst, bei der Arbeit, beim Einkaufen, wenn du beim evangelistischen Straßeneinsatz mit dabei bist. Das ist dein Samaria, da dienst du Menschen. Das ist nicht unbedingt auf kontinuierliche Beziehungen angelegt, aber es sind Menschen, denen du dienst. Wo ist dein Samaria? Was ist für dich dein Samaria? Ja, ich sage immer so, für mich zum Beispiel als Leiter von Glory Life ist mein Judäa Glory Life und mein Samaria sind die Gemeinden außerhalb von Glory Life, wo ich auch diene. Irgendwelche Konferenzen, wo ich eingeladen bin und so weiter, ist mein Samaria. Ja, aber du musst dir das bewusst machen. Weißt du, das hat auch was mit Prioritäten zu tun. In dein Judäa musst du mehr investieren als in dein Samaria. Verstehst du? Und es ist wichtig, weißt du, so wie du treu bist, auch in deiner Investition, so wird deine Frucht bleiben. Ich habe es am Anfang gesagt, Gott will, dass wir Frucht bringen und dass unsere Frucht bleibt. Wir brauchen diese Treue in Beziehungen, wir brauchen diese Treue im Investment, wir brauchen verbindliches Commitment sozusagen, auch Menschen zu dienen über einen Zeitraum, ja, oder überhaupt auch in deinem Leben das einzubauen, wenn du dich zum Beispiel committest, also verpflichtest sozusagen im Ordnerdienst jetzt als Beispiel dabei zu sein, dann machst du damit, gehst du damit eine Verpflichtung, einen Menschen zu dienen auf einer kontinuierlichen Art und Weise. Damit ist nicht gesagt, dass du bis zur Entrückung im Ordnerdienst sein musst, aber je nachdem, wann die Entrückung kommt natürlich, aber verstehst du, wie ich meine? Aber du tust auch nicht nach 2 Wochen schon wieder sagen, nee, jetzt doch nicht, weil jetzt habe ich wieder was anderes. Nach 2 Wochen bist du dann eben, was weiß ich, im Begrüßungsdienst und 2 Wochen später bist du im Kaffeedienst und 2 Wochen später bist du hier und da. Das ist nicht der Sinn der Sache, sondern da gibt es eine gewisse Hingabe. Jesus hat gesagt, wer treu ist im Kleinen, den werde ich über vieles setzen. Amen. Aber genauso ist es wichtig, dass wir in Leute hineinsehen, wo wir ihnen begegnen. Im Urlaub, ja, am Strand, wenn du Menschen von Jesus erzählst oder wenn du einfach das Licht leuchten lässt. Ja, mit Geduld, mit Sanftmut, mit Freundlichkeit, mit Liebe an der Kasse und Geduld hinterm Steuer. Und ich schwärme jetzt von Dingen, bei denen ich selber noch am Lernen bin. Amen. Ja, aber weißt du, das ist die Frucht des Geistes. Die Frucht des Geistes soll überall herauskommen. Nicht nur bei deinen Ängsten, nicht nur bei denen, die du kennst, sondern überall. Weißt du, jeder Mensch, du sagst vielleicht, ja, dem Menschen begegne ich eh nur einmal, dem kann ich es voll geben, macht nichts. Nein, die Frucht des Geistes ist Liebe, Freude, Friede, Sanftmut, Freundlichkeit, Geduld, Treue und so weiter. Das heißt, diese Frucht soll uns begleiten, wo immer wir hingehen. Amen. Auch das Evangelium soll uns begleiten, wo immer wir hingehen. Ja, Paulus hat es so schön zu Timotheus gesagt, er hat gesagt, predige das Wort, stehe bereit zu gelegener und ungelegener Zeit. Das heißt, er ermutigt uns, das Evangelium einfließen zu lassen in Gespräche, ob das jetzt so unbedingt direkt per se von Anfang an passend erscheint oder ob es nicht passend erscheint. Also du musst nicht, damit du das Evangelium in Gespräch einbringen kannst, muss nicht erst das Gespräch auf Jesus gekommen sein. So nach dem Motto, die andere muss erstmal selber schon mal von Gott gesprochen haben, sagen, oh, ich bin total auf der Suche nach Gott. Und dann fällt einer, ach ja, stimmt, da könnte ich mir das Evangelium verkünden. Ja. Ich meine, das hast du in den seltenen Fällen, dass es so beginnt. Ja. Aber Paulus hat gesagt, ich schäme mich des Evangeliums nicht. Ist es doch Gottes Kraft zum Heil jedem, der daran glaubt. Römer 1, Vers 16. Amen. Das heißt, du bist bereit, zu gelegener und ungelegener Zeit das Evangelium weiterzugeben. Und wenn du damals nicht dabei warst, als wir das letzte Mal bei uns in der Glory Life Schule das aktiviert haben, wie predige ich das Evangelium in 3 Minuten? Ja, wie gebe ich, ich glaube, es waren 3 Minuten. Ja? In einer Minute. Was in einer Minute? 3 Minuten war unser Zeugnis, glaube ich. 3 war unser Zeugnis und 1 Minute das Evangelium, genau. Wie gebe ich das Evangelium in 1 Minute weiter? Weißt du, in fast jedem Gespräch hast du 1 Minute Zeit. Also wenn du weißt, wie du das Evangelium in 1 Minute weitergibst, dann hast du gute Chancen. Also empfehle ich dir, geh zurück zu dieser Stunde. Ich weiß nicht, ob sie noch online ist. Ja, wir müssen mal wieder eine machen jetzt zu dem Thema, glaube ich. Ja. Halleluja. Ja, stehe bereit zur gelegenen und ungelegenen Zeit, das Evangelium zu verkünden, in der Frucht des Geistes. Wir haben letzten Dienstag haben wir es gesungen. Komm, sag es allen weiter. Dein Samaria sind einfach alle die, denen du begegnest. Ja, alle die, denen du begegnest. Ja, komm, sag es allen weiter. Ja, okay. Amen. Weißt du, ne? Kolosser 4, Vers 6 ist auch ein guter Vers dazu. Da heißt es, euer Wort sei alle Zeit in Gnade oder in Freundlichkeit, kann man auch übersetzen. Euer Wort sei alle Zeit in Freundlichkeit und mit Salz gewürzt. Amen. Das heißt, wenn du mit Menschen sprichst, die vielleicht Jesus noch nicht kennen, dann streck dich danach aus, dass du zumindest etwas reinbringen kannst, was etwas Salz in die Suppe gibt. Amen. Was ist das Salz, von dem hier Paulus spricht? Das Salz ist das Evangelium. Das Salz ist die frohe Botschaft. Das Salz ist das Reich Gottes. Jesus hat gesagt, ihr seid das Salz der Erde. Warum? Weil wir das Reich Gottes in uns tragen. Also gib etwas Salz mit rein. Lass es nicht im Belanglosen bleiben. Amen. Oh, ehrlich, wenn ich mich mit Leuten zu unterhalten, die Jesus noch nicht kennen, eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, eine Dreiviertelstunde, ohne dass irgendwie Glaube eine Rolle spielt, das ist für mich körperlich anstrengend. Wirklich. Ich brauche da einfach was von oben. Da muss was reinkommen. Amen. Also ich kann nicht in meinen Worten einfach Gott draußen halten. Das muss da rein. Das ist normal. Ob das jetzt jedem gefällt oder nicht. Ich weiß noch, ein guter Freund von mir seit Jugendtagen, der hat uns mal besucht mit seiner Freundin. Und der kennt mich schon seit Jahren. Und dann saßen wir so da und seine Freundin kannte man noch nicht. Und dann haben wir eben so geredet und wie das halt bei uns so ist, wenn wir halt reden, dann fließt halt einfach immer wieder mal was ein. So, ja. Und dann hat er sich so angestupft, die Freundin hat gesagt, schaust du, ich hab's dir gesagt, das kommt immer wieder, es kommt immer wieder. Halleluja, preis den Herrn, Amen. Sie müssen uns ja nicht besuchen. Amen, verstehst du? Das ist ja auch deine Lebenszeit. Also nutze deine Lebenszeit, sie mit den Dingen zu füllen, die auch auf deinem Herzen sind, die in dir brennen. Ja? Wenn dein Licht leuchtet, wenn du voll bist mit Gemeinschaft mit Gott, voll bist mit Gemeinschaft mit anderen Christen, also dann willst du das reinbringen, wenn du irgendwo hinkommst. Dann musst du dich vergewaltigen, um es nicht zu tun. Und dann musst du sagen, sorry, tut mir leid, ich kann nicht anders. Ihr müsst mich ja nicht besuchen. Aber ihr dürft. Und ich komme auch zu euch. Halleluja. Also, Samaria. Es können auch deine entfernt wohnenden Familienangehörigen sein. Ja, können auch zu Samaria gehören. Ja. Deine Verwandten. Vielleicht hast du jetzt an Weihnachten haben einige wieder Samaria besucht. Oder wurden besucht von Samaria. Ja, das ist super. Dann säe das Wort. Amen. Säe das Wort. Sähe aber auch die Liebe, sähe die Freude, sähe den Frieden, sähe, was Irina vorher gesagt hat, die Dankbarkeit, die guten Worte. Nicht alles wird immer schlimmer. Nur. Wir glauben, dass es sich ändert. Amen. Wir glauben für eine geistliche Wende im nächsten Jahr. Amen. Halleluja. Und damit bin ich bei den Enden der Erde. Weiß den Herrn. Die Enden der Erde. Was könnten die Enden der Erde sein im Zusammenhang mit unserem persönlichen Leben? Schau, ich habe es mal so definiert. Meine Enden der Erde sind die Menschen und Nationen, denen ich vielleicht persönlich nie begegne, aber die ich trotzdem berühren kann durch meine Gebete. Amen. Ich glaube, dass wir, wenn wir in den Himmel kommen eines Tages, dass wir viele Leute treffen werden, die sagen, durch dich bin ich ins Reich Gottes gekommen Und dann werde ich sagen, wie, wo, wann, wann habe ich dir das Evangelium gepredigt? Wo habe ich dich überhaupt getroffen? Manche werden vielleicht Schlitzaugen haben. Andere werden, keine Ahnung, dunkelhäutig sein. Andere rothäutig oder grün oder wie auch immer. Ja, auch Grüne müssen in den Himmel kommen. Ne? Amen. Amen. Also. Halleluja. Ja, das wollen wir Ihnen nicht vorenthalten. Und sie werden sagen, wann hast du mir das Evangelium verkündet? Und dann, oder ich werde sagen, wann habe ich euch das Evangelium verkündet? Und dann werden sie sagen, nee, du hast mir nie verkündigt. Aber du hast für entweder für mich persönlich oder aber du hast für meine Volksgruppe gebetet. Du hast für meine Nation gebetet. Du hast für Erweckung in Deutschland gebetet. Du hast dafür gebetet, dass eine geistliche Wende in dieses Land kommt. Und da hat mich was gezogen. Weißt du, ich persönlich, ich weiß bis heute nicht, warum ich eigentlich zu Jesus gekommen bin. Als ich mit 18 zu Gott geschrien habe und erkannt habe, dass dieser Gott derjenige ist, der einzige ist, der mir helfen kann, da hat mir niemand das Evangelium verkündet gehabt. Ich war nicht umgeben von Menschen, die voll im Glauben vorwärts gegangen sind und mir das Evangelium verkündet haben. Ich kannte das Evangelium gar nicht. Ich kannte die Bibel gar nicht. Ich habe sie nicht verstanden, die Bibel. Ich habe als Jugendlicher versucht, drin zu lesen, aber ich dachte, nein, diese komischen Geschichten, damit fange ich nichts an. Das ist alles total unlogisch, dachte ich. Der Verstand. Amen. Weißt du, und manchmal habe ich mich gefragt, warum hat es mich so zu Gott gezogen? Warum habe ich mich bekehrt? Manche Leute können klar sagen, ja, in der Erweckungsbewegung bin ich zum Herrn gekommen. Da war Erweckung in der Gemeinde. Ich bin gekommen und wurde eingeladen, Halleluja, und ich habe mich bekehrt. Und die allermeisten hier sogar werden wahrscheinlich sagen, ja, irgendjemand hat mich mitgebracht. Irgendjemand hat mir von Jesus erzählt. Und das ermutigt uns wiederum, Menschen von Jesus zu erzählen, weil es offensichtlich ein Schlüssel ist. Aber es gibt auch Leute wie mich, die kommen einfach zu Jesus, ohne dass es unbedingt einen äußeren Grund gibt, weil irgendwie äußerlich ihnen jemand das Evangelium verkündet. Weißt du, was ich mehr und mehr zu glauben gekommen bin im Lauf der Jahre ist, dass ich einfach glaube, weißt du, Menschen haben einfach gebetet für unser Land. Amen, sie haben einfach vielleicht für den Stuttgarter Raum gebetet und gesagt, Herr, lass die Verlorenen in Stuttgart, lass sie zu Jesus kommen, lass sie erkennen, dass sie dich brauchen, überführ sie, dass sie ohne dich nicht weiterkommen. Vielleicht hat jemand gezielt für all die verkopften Intellektuellen gebetet, dass sie erkennen, dass sie Gott brauchen. Er hat gesagt, hey, lass sie nicht auf ihren Verstand vertrauen, sondern lass sie auf dich vertrauen. Und bei mir wurde es immer stärker, stärker, stärker, irgendwann. Und irgendwann konnte ich nicht mehr aus. Verstehst du, unser Gebet hat enorme Macht. Amen, mit unserem Gebet können wir Nationen verändern. Halleluja, preist den Herrn. 1. Timotheus 2, Vers 1 heißt es, ich ermahne euch nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen. Das heißt, du kannst für alle Menschen beten, das sind die Enden der Erde. Du kannst für die Japaner beten, genauso wie für die Kolumbianer. Du kannst für die Moslems in Deutschland beten, genauso wie für die Juden in Israel. Für alle Menschen sollen Gebete, Flehen, Fürbitten, Danksagen getan werden. Und dann sagt er noch weiter, für die Könige und alle, die in Hoheit sind. Das heißt, du kannst durch dein Gebet, kannst du die Politik in diesem Land verändern. Durch dein Gebet kannst du bewirken, dass Politiker, Wirtschaftslenker, Medienleute, Leute, die im Erziehungswesen, an den Unis, wo auch immer Einfluss haben, dass sie zu Jesus kommen. Durch deine Gebete kannst du bewirken, dass unser krankes Land Heilung bekommt. Amen. 2. Chronik 7, Vers 14. Das ist das Gebet, das Erweckung auslöst. Da heißt es, wenn mein Volk, über dem mein Name ausgerufen ist, sich demütigt und sie beten und suchen mein Angesicht und sie kehren um von ihren bösen Wegen, also mit anderen Worten, sie beginnen bei sich selber, sie lassen sich reinigen, durch die Klarheit des Herrn reinigen und sie tun stellvertretend auch Buße, auch für die Kirche Jesu Christi, für den Leib Christi, für ihr Land, dann sagt er, dann werde ich vom Himmel her hören und ihre Sünden vergeben, aber nicht nur ihre Sünden, sondern er sagt auch, und ihr Land heilen. Amen. Amen. Halleluja. Preist den Herrn, ihr Lieben. Hier spricht die Bibel von dem Gebet, das Erweckung auslöst. Und ich sage dir was, das können wir alle beten. Und das sind die Enden der Erde. Amen. Mit unserem Gebet kannst du an Orte gehen, an die du im Natürlichen nie hinkommen würdest. Vielleicht hast du noch nie in deinem Leben den Reichstag in Berlin besucht und wirst ihn vielleicht auch nie besuchen, weiß ich nicht. Kann ich dir empfehlen, das mal zu tun, haben wir auch getan. Und da kannst du auch beten und es ist auch schön, dort zu beten. Aber ich sag dir was, du kannst auch genauso gut von hier beten. Du kannst im Geist da sein. Amen. Du kannst im Geist da sein. Jetzt zum Beispiel, wenn es im Januar nochmal darum geht, ob jetzt die Abtreibung doch noch legalisiert wird oder was, da kannst du für beten. Also dagegen beten natürlich, ja. Das ist nicht legal, weil Tötung kann nie legal sein. Das kann nicht sein. Verstehst du? Du hast durch deine Gebete hast du Macht. Amen. Durch deine Gebete hast du Autorität. Durch deine Gebete kannst du Menschen erreichen. Durch deine Gebete und durch unsere Gebete als Leib Christi können Regierungen fallen und Regierungen eingesetzt werden. Er ist es, Gott ist es, der Regierungen absetzt und der Regierungen einsetzt. Die katholische Königin von Schottland hat mal gesagt, am allermeisten, mehr als alle Heere der evangelischen Königin von England, fürchte ich die Gebete von John Knox. Es war ein Reformator in der damaligen Zeit. Sie hat gesagt, mehr als alle Armeen fürchte ich die Gebete von John Knox. Amen. Die hat es verstanden gehabt. Ja, aber es war tatsächlich so. Der hat gebetet. Am Ende war es tatsächlich so, der hat gebetet und gefleht für sein Land um Durchbruch. Und als er dann wieder aufgestanden ist, kam jemand und hat gesagt, die Königin ist gestorben. Er hat jetzt nicht gebetet, dass sie stirbt, aber er hat gebetet für die Wende im Land. Und dann ist es passiert. Ja. Manchmal macht es Gott auf die Art und Weise. Weißt du, wir haben Autorität. Amen. Und ihr Lieben, ich glaube, in unserem Land, wir brauchen so dringend eine geistliche Wende. Amen. Wir brauchen Erweckung. Wir brauchen nicht nur eine Neuwahl, wo ein paar neue Farben sich zusammenfinden, neue Farbkonstellationen gibt, ein paar Köpfe ausgetauscht werden, sondern wir brauchen eine geistliche Wende. Amen. Wir brauchen eine tiefgreifende geistliche Wende. Wir brauchen einen anderen Geist in unserem Land. Und ich sage dir, du kannst nicht überall im Land sein und überall gleichzeitig die Liebe Gottes verstrahlen und die Freude Gottes verstrahlen. Und du kannst auch nicht überall gleichzeitig das Evangelium verkünden. Aber ich sage dir, deine Gebete können den entscheidenden Unterschied machen, damit dieser Schalter im Land rumgelegt wird und plötzlich ein Klima da ist, wo die Menschen hungrig sind nach Gott und erkennen, hey, wir brauchen Gott. Amen. Halleluja. Ich habe in den letzten Wochen in der Glory Life Schule habe ich öfters drüber gepredigt oder habe ich ja dieses Thema Erweckung momentan, das Lehrthema, und da habe ich öfter Berichte vorgelesen von Erweckungen, ja, wo du es sehen kannst. Weißt du, Gott kann in einem Moment eine ganze Nation umdrehen. Gott kann in einem Moment das geistliche Klima radikal verändern. Weißt du, und das kann er durch deine Gebete tun. Wir haben es gesehen bei der Erweckung auf den Hebriden zum Beispiel, haben wir neulich gelesen, ja, in der Glory Life Schule. Wenn du noch nicht in der Glory Life Schule bist, ist es auch vielleicht eine gute Priorität fürs neue Jahr, da zu starten, ja, wo zwei alte Frauen, 82 und 84, die eine blind, die andere lahm, glaube ich, oder taub, ich weiß nicht mehr genau, also irgendwas in die Richtung. Die beiden haben zusammen angefangen zu beten für Erweckung auf den Hebriden, ja, und Gott hat in einem Tag den Schalter rumgelegt. Zack, plötzlich war es da. Und plötzlich sind alle Leute, wir müssen zu Gott kommen. Plötzlich, wir brauchen Gott. Ja? Weißt du, Gott kann das Klima verändern. Ja? Es kann, weißt du, heute noch sagst du vielleicht, ja, es ist noch, man ist noch nicht jeder, dem das Evangelium verkündet, ist gleich offen und sagt, jawohl, ich brauche Jesus. Aber ich sage dir, Gott kann es in einem Tag machen. Und jetzt zu Weihnachten hatten wir unter anderem einen brasilianischen Pastor bei uns zu Hause zu Gast. Ich habe mich mit ihm unterhalten und er hat erzählt, hat gesagt, ja, in Brasilien ist total einfach, das Evangelium zu verkünden. Du erzählst den Leuten von Jesus, die wollen eigentlich alle. Die wollen das, ist nicht schwer. Er hat gesagt, es ist nicht schwer. Die wollen alle Jesus. Das war auch nicht immer so. Verstehst du? Da wurde ein Schalter rumgelegt. Amen. Im Geist. Brasilien ist das Land in Lateinamerika mit der stärksten Erweckung momentan zur Zeit. Früher war es Argentinien, jetzt ist es wirklich Brasilien. Ja. Und weißt du, in einem Moment hat Gott den Schalter rumgelegt. Durch das Gebet. Halleluja. Frag den Heiligen Geist zu Beginn dieses Jahres oder zum Ende dieses Jahres, wie auch immer du sagen willst. Frag den Heiligen Geist, wo sollen meine Gebete hingehen im neuen Jahr? Amen. Was sind meine Enden der Erde? Wofür soll ich eintreten? Für unser Land ganz sicher. Amen. Aber vielleicht noch für weitere Dinge. Für Europa, für die Welt, für eine bestimmte Volksgruppe. Was auch immer es ist, für die verfolgten Christen. Was auch immer es ist. Wo sind meine Enden der Erde? Wo soll mein Gebet hingehen? Amen. Halleluja. Ihr Lieben, lasst uns mal zusammen aufstehen. Lasst uns wirklich von der Herrlichkeit Gottes heute Morgen bescheinen lassen. Und ich glaube, er möchte wirklich unser Denken neu strukturieren, auch anhand seiner Prioritäten, auch zu Beginn dieses Jahres. Damit sage ich jetzt nicht, dass er alles über den Haufen werfen will, vielleicht in deinem Leben, vielleicht auch schon, das kommt immer darauf an, wo du gerade stehst. Aber auf jeden Fall ist es wichtig, dass du sicherstellst, dass du gut ernährt wirst, geistlich. Das ist deine erste Priorität. Da solltest du schauen, dass du im neuen Jahr die Prioritäten richtig gesetzt hast. Das Zweite, was du sicherstellen solltest, ist, dass das Licht der Liebe Jesu in deiner Familie scheint, in deinem unmittelbaren Umfeld mit den Menschen, mit denen du zusammenlebst, falls du mit Menschen zusammenlebst. Wenn du übrigens in der WG lebst, dann sind es deine WG-Kollegen, ja? Egal. Ja? Und zum Dritten sollst du dich fragen, wer ist mein Judäa? Wo ist mein Judäa? Wo ist mein Hauptausfluss? Wo soll ich investieren? In welche Menschen? In welchen Dienst? Wo bin ich gesetzt, direkt, unmittelbar, das Reich Gottes weiterzugeben, die Liebe Gottes fließen zu lassen? Und dann viertens, wo ist mein Samaria? Was ist mein Samaria? Und dann mach dich ganz neu klar und entscheid dich ganz neu und sag, jawohl, in Samaria wird gesät. In Samaria wird das Wort Gottes weitergegeben. In Samaria wird die Liebe fließen gelassen. In Samaria fließt die Frucht des Geistes aus mir hervor. Ja, was ist mein Samaria? Und dann schlussendlich fünftens, das Letzte, wofür möchte Gott, dass ich gezielt im Gebet eintrete? Und damit meine ich jetzt eben auch nicht nur einmal. Weißt du, manche Sachen betest du einmal. Jemand kommt zu dir und sagt, ich bin krank, dann betest du für ihn, dass er gesund wird. Das machst du vielleicht einmal, vielleicht machst du es auch noch ein zweites Mal oder ein drittes Mal. Aber das sind temporäre Aufträge. Und dann gibt es solche Großaufträge, bei denen du dranbleiben musst. Ja, die Bekehrung deines Ehepartners vielleicht, der schon seit 30 Jahren Widerstand leistet, ja, oder in deiner Familie oder aber auch eben das Gebet für unser Land, für die geistliche Wende für unser Land. Weißt du, das ist nicht ein Sprint unbedingt, sondern das ist auch ein Marathon. Aber da entscheidest du dich neu und sagst, jawohl, da ist meine Priorität, das sind meine Enden der Erde. Da sollen meine Gebete hingehen und zwar kontinuierlich. Und ich möchte dich auch ermutigen, wenn Gott dir Dinge zeigt, auch in Bezug auf deine Wirkungskreise, ja, mach dir Notizen. Ja. Wenn du jetzt zwischen den Jahren Zeit hast, mach dir Notizen. Nimm dir diese fünf Punkte, ihr könnt sie nochmal einblenden, dass ihr sie nochmal seht. Nimm dir diese fünf Punkte und schreib sie dir auf und dann mach dir Notizen. Okay, wie sieht es aus mit meinem inneren Kreis? Ihr könnt es nochmal einblenden da oben. Ja. Was ist mein innerster Kreis? Was ist mein Judäa? Was ist mein Samaria? Was sind meine Enden der Erde? Okay, wenn wir es nochmal sehen dürfen, dann wäre es schön. Halleluja. Okay, also mach dir Notizen fürs kommende Jahr. Mach dir Notizen über deine Wirkungskreise. Ja, und dann so wirst du dann auch merken, Gott gibt dir ein bisschen eine Struktur. Gott zeigt dir Prioritäten. Gott sagt, ja genau, das ist wichtig. Ja. Dann kannst du dich auch nicht so leicht verzetteln, verstehst du? Sondern weißt du, ja, das ist eine Priorität. Ja, Judäa ist noch wichtiger als Samaria. Ja, der innerste Kreis ist noch wichtiger als Judäa. Samaria ist noch wichtiger als die Enden der Erde und so weiter. Ja gut, das will ich jetzt gar nicht mal sagen. Gebet ist genauso wichtig. Also das kannst du jetzt nicht unbedingt immer nach Wichtigkeit da studieren, stufen. Aber es hilft dir einfach wahrzunehmen, was will Gott in deinem Leben im kommenden Jahr. Halleluja. Und jetzt möchte ich euch einfach einladen zum Schluss, euch wirklich mit mir gemeinsam, wirklich Gott hinzugeben, auch für dieses neue Jahr. Weil, weißt du, die Klarheit kommt immer da, wo wir uns hingeben. Wenn du Klarheit haben möchtest in Bezug auf dein Judäa, in Bezug auf dein Samaria, in Bezug auf deine Enden der Erde, wenn du Klarheit haben möchtest, dann gib dich Gott hin und sag, Herr, hier ist mein Leben, hier ist meine Zeit, hier sind die nächsten 365 Tage, die du mir gegeben hast, oder sind es 365 ja, Tage, die du mir gegeben hast. Ich gebe sie dir hin, ich gebe mich dir hin und ich sage, Herr, nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Amen. Damit beginnt alles wirkliche Hören der Stimme Gottes. Es beginnt mit diesem Surrender. Es beginnt mit dieser Kapitulation vor Gott. Vielleicht kann jemand nach vorne kommen und mir helfen am Keyboard. Halleluja. Weil es beginnt mit dieser Hingabe. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Es beginnt mit dieser Entscheidung. Ich gebe dir meine Zeit. Ich gebe dir meine Kraft. Ich gebe dir meine Prioritäten. Ich gebe dir auch meine Beziehungen. Weißt du, deine Beziehungen sollten vom Reich Gottes her bestimmt werden. Nicht nur von irgendwelchen persönlichen Vorlieben hier oder da. Gott kennt deine Vorlieben, aber letztendlich, weißt du, Gott hat uns Beziehungen gegeben um auch sein Reich zu bauen dadurch. Amen. Und letztendlich alles, wenn du ein Sohn Gottes bist, wenn du ein Kind Gottes bist, alles in deinem Leben hat Reich Gottes Bedeutung. Du kannst nicht das eine einfach abspalten und sagen, ja gut, da habe ich meine weltlichen Freunde, mit denen mache ich halt irgendeinen Blödsinn und das hat mit Gott nichts zu tun, da saufe ich oder was auch immer und dann komme ich in die Gemeinde und sage, ja und hier sind meine geistlichen Freunde und hier ist mein Judäa und mein Samaria und was weiß ich was. Das funktioniert nicht, sondern dein ganzes Leben ist Reich Gottes. Gott möchte dein ganzes Leben durchdringen. Also schau dir dein ganzes Leben an im Licht der Herrlichkeit Gottes, im Licht seines Reiches. Halleluja. Und Vater, wir sind hier heute Morgen an diesem letzten Hauptgottesdienst in diesem Jahr, Herr. Wir sind hier, Herr, erstens, weil wir dir danken für dieses vergangene Jahr, Herr. Aber zweitens auch, Herr, weil wir in dieses neue Jahr gehen wollen, vorbereitet, Herr. Weil wir in dieses neue Jahr gehen wollen, ausgerichtet, Herr. Weil wir in dieses neue Jahr gehen wollen, Herr, mit einer Gewissheit und Sicherheit in unserem Herzen. Ja, wir tun das, was du willst. In einer Ruhe in dieses neue Jahr gehen können, weil wir wissen, die Prioritäten sind richtig gesetzt, die Weichen sind richtig gestellt, um das zu tun, wozu du uns berufen hast. Und Vater, ich bitte dich einfach gerade jetzt im Namen Jesus, dass du mit deinem Geist auf jeden Einzelnen kommst und nicht nur jetzt, sondern auch dann nachher noch zu Hause und in den nächsten Tagen zu Hause, dass du zu uns sprichst, auch da, wo du vielleicht in unserem Leben etwas neu justieren möchtest, Herr. Wo du etwas neu strukturieren möchtest, Herr. Oder einfach auch, wo du uns ganz neu deine Prioritäten vor Augen malen möchtest, ganz neu zeigen möchtest, Herr. Herr, was sind eigentlich die Prioritäten in unserem Leben? Wo sollen wir investieren? Wo sollen wir Zeit verbringen? Wo sollen wir unsere Kraft hineinstecken, Herr? Danke, Herr, dass du uns da super Zeiten mit dir gibst, Herr. Zeiten, Herr, in denen wir hören, Herr. Zeiten, in denen wir auch Dinge notieren, Herr. Uns Dinge bewusst machen, Herr. Und wo du uns wirklich zurüstest für dieses kommende Jahr. Wo wir wirklich zugerüstet in dieses kommende Jahr gehen können, Herr. Herr, sodass wir wissen, ja, wir sind zu jedem Zeitpunkt in den vorbereiteten Werken, Herr. Halleluja. Danke, Herr, dass du uns deine Träume und deine Visionen zeigst, Herr. Danke, Herr, dass du uns die Struktur unseres Lebens zeigst, Herr. Halleluja. Wir geben uns dir hin, Herr. Wir geben uns dir hin, Herr. Shakarabasi karararara. Halleluja. Halleluja. Oh, Halleluja. Danke, Heiliger Geist. Danke, Heiliger Geist. Oh, ich spüre das einfach gerade so. Ich glaube, das ist so ein Moment wirklich der Hingabe. Vielleicht können wir das Pult doch hier auf die Bühne nehmen. Und wenn du einfach empfindest, dass Gott einfach dich zieht und dich ruft, einfach dein Leben ihm ganz neu hinzugeben, ganz neu zu sagen, Herr, nicht mein Wille geschehe mit meinem Leben, nicht mein Wille geschehe mit meinen Beziehungen, nicht mein Wille geschehe mit meinen Finanzen, mit meiner Zeit, mit meiner Kraft, mit meiner Energie. Ich will nicht einfach nur gelebt werden von den Umständen, sondern Herr, dein Wille soll geschehen. Und du spürst einfach in deinem Herzen, ja, ich möchte mich Gott einfach neu weihen. Dann komm einfach ruhig nach vorne. Lass uns einfach diese Zeit vor dem Altar Gottes haben. Lass uns einfach zu ihm beten. Lass uns unser Herz auch ihm ausschütten. Und lass uns einfach wirklich uns, ja, einfach auch diese Entscheidung treffen. Ich werde uns gleich leiten, einfach in dieses Gebet, wo wir diese Entscheidung treffen. Herr, wir unterordnen uns deinem Willen. Nicht mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. Mhm. Halleluja. Danke, Jesus. Danke, Vater. Auch du über Livestream, wenn du über Livestream zuschaust und du spürst einfach auch diesen Ruf, wirklich dich hinzugeben, du spürst diesen Ruf, wirklich zu sagen, Herr, ich gebe dir mein Leben, ich gebe dir dieses neue Jahr, ich gebe dir meine Prioritäten, ich gebe dir meine Beziehungen, ich gebe dir auch meine Wünsche, meine Träume und ich sage, Herr, du nimmst mir nicht Träume, du nimmst mir nicht Wünsche, sondern du gibst mir Träume und du gibst mir Wünsche, aber Herr, ich will deine Träume, ich will deine Wünsche, Herr, ich will deine Prioritäten in meinem Leben, ich gebe mich dir hin. Halleluja. Halleluja. Lass uns einfach gemeinsam beten. Lass uns gemeinsam unser Herz ausschütten vor Gott. Sag ihm das einfach mit deinen Worten. Sag ihm einfach, gib dich einfach ihm hin. Ja, gerade jetzt einfach da, wo du bist, hier vorne über Livestream, wo auch immer du bist, wo auch immer du spürst, Gott zieht an dir, Gott ruft dich einfach in diese Hingabe. Sag es ihm einfach. Korabasikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabashikadalabash Oh, wir geben uns dir hin, Herr. Halleluja. Danke, Jesus. Halleluja. Everything I give to you. Ja, sag ich das. Withholding nothing. Withholding nothing. Ich halte nichts zurück. Sag ihm das, ich halte nichts zurück. Withholding nothing. Ich gebe dir mein Leben, Herr. Ich gebe dir alles hin. Deine Prioritäten in meinem Leben. Was ich hab und was ich will. Meine Zeit, meine Kraft, meine Beziehungen. Während du singst, meines mit deinem Herzen. I give to you. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück. Ich halte nicht zurück. Ich geb dir alles, ich geb dir mein Leben, gib dir mein Leben, gib dir jeden Tag und jede Stunde. Rede, lede, lade, dir gehört alles, dir gehört alles. Vater, wir danken dir von ganzem Herzen, dass du möchtest, dass wir Frucht bringen, Herr. Frucht, die bleibt, Herr. Viel Frucht, Herr. Danke, Herr, dass du möchtest, dass wir ein erfülltes Leben leben, Herr. Und so bitten wir dich jetzt, dass du uns hilfst, Herr, unsere Prioritäten zu setzen, Herr. Richtig zu setzen, Herr. Unsere Lebenszeit, unsere Lebensenergie richtig einzusetzen, Herr. Danke, Herr, dass du uns hilfst, die oberste Priorität sein zu lassen, Herr. Nämlich die Zeit mit dir, Herr, die Zeit in Gemeinschaft mit dir und die Zeit in Gemeinschaft mit unseren Geschwistern, wo wir gemeinsam Gemeinschaft mit dir haben, Herr. Danke, dass du uns hilfst, diese Priorität neu zu verankern in unserem Leben, Herr. Die oberste Priorität, Herr. Und Heiliger Geist, wir danken dir, dass du uns darüber hinaus zeigst, Herr, wo unser Judäa ist, Herr. Dass du uns zeigst, Herr, wo wir investieren sollen, Herr. Wie wir die Prioritäten setzen sollen, Judäa, Samaria, bis an die Enden der Erde, Herr. Wo wir unsere Gebete investieren sollen, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr, dass du unser Leben neu kalibrierst jetzt in dieser Zeit, Herr. Neu strukturierst, Herr. Und dass wir wirklich gut gerüstet ins kommende Jahr gehen können, Herr. Und maximale Frucht bringen können, Herr. Sprich mir einfach mal nach. Sag, Vater, in dem Namen Jesus gebe ich mich dir hin. Ich lege dir mein Leben hin. Herr, ich sage nicht, mein Wille geschehe, sondern dein Wille geschehe. nicht meine Prioritäten, sondern deine Prioritäten. Danke, Heiliger Geist, dass du mein Leben gebrauchen möchtest und dass es für mich die größte Erfüllung ist. So gebe ich dir meine Zeit hin, meine Kraft, mein Körper, die Menschen, die mir wichtig sind, meine eigenen Träume und Wünsche. Ich gebe sie hin, ich lasse sie los und ich lasse mich ganz neu von dir beschenken, Herr. Sprich zu mir, Herr. Zeige mir deine Prioritäten. Zeige mir deine Struktur für mein Leben. Danke, dass dein vollkommener Wille geschieht. Wie im Himmel, so in meinem Leben. In Jesu Namen. Halleluja. Halleluja. Und so segne ich jeden Einzelnen hier vor Ort. Ich segne jeden Einzelnen, der über Livestream zuschaut. Ich segne dich wirklich mit einem Gehen in den vorbereiteten Werken gemäß Epheser 2, Vers 10. Ich segne dich damit, dass du voll ausgerüstet auf Jesus vorangehst und dass die guten Werke, die er zuvor bereitet hat, dass du nur in ihnen wandeln brauchst, dass du sie erkennen wirst, dass du darin gehen wirst und dass du deine Prioritäten richtig setzt, gleich zu Beginn des neuen Jahres. In Jesu Namen. Danke, Vater. Danke, Vater. Wir preisen dich, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Oh, myself away. Who can use me? Myself away. Danke, Herr, für diese kostbaren, wohlgefälligen Opfer, Herr. So wie du gesagt hast, gebt eure Leiber hin als Gott wohlgefällige Opfer. Danke, Herr, für alle diese wohlgefälligen Opfer, Herr, die dir hingegeben sind als ein Wohlgeruch, Herr. Danke, dass du jeden Einzelnen und jede Einzelne gebrauchst, Herr. In dem Namen Jesus, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Ich gebe mich dir ganz hin. Oh. Ich gebe mich dir ganz hin. Und du wirkst durch mich. Ich gebe mich dir ganz hin. Danke, Jesus. Ich gebe mich dir ganz hin. Und du danke, wirkst Jesus. Durch mich. Sing es. Oh, lasst uns gemeinsam singen. All I want is you. Alles, was ich will, bist du. All I want is you. Oh, Jesus. All I want Jesus. Is you. Jesus. Jesus. Was ich will, bist du. Danke, dass du uns ins Zentrum deines Willens hineinbewegst, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Herr. Danke für das Zentrum deines Willens, Herr. Halleluja. Halleluja. Oh, danke, Herr. Danke, Vater. Danke, Herr, dass die Klarheit des Herrn uns umleuchtet, Herr. Danke, Herr, dass die Klarheit des Herrn uns umleuchtet, Herr. Oh, wir preisen dich, Herr. Danke, Vater, für jeden Einzelnen hier in diesem Raum. Danke, Herr, dass deine Klarheit uns umleuchtet, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Herr. Danke, Herr. Oh, danke, Herr. Danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Oh, danke, Jesus. Danke, Jesus. Oh, schau einfach auf ihn. Er dient dir. Oh, Vater, ich danke dir, Herr, dass du in diesem Land ein Volk findest, Herr, das willig ist, Herr, am Tage deiner Macht, Herr. Herr, danke, dass wir wirklich diesen Tag deiner Macht mehr und mehr erleben, Herr, dass deine Gegenwart stärker und stärker wird, dichter und dichter, Herr, kontinuierlicher und kontinuierlicher, Herr. Danke, dass du Deutschland im Zentrum deiner Aufmerksamkeit hast. Mitteleuropa. Danke, Herr, für dieses gleißende Licht, das John Molinde schon vor 25 Jahren gesehen hat, das in der Mitte Europas aufsteigt. Danke, dass jetzt die Zeit ist, Herr. Danke, Herr, dass du jeden Einzelnen von uns positionierst, Herr. Strukturierst, priorisierst, Herr. Herr, sodass wir in dieser Zeit unseren Platz einnehmen können, Herr. Danke dafür, Heiliger Geist. Danke, Herr. Lass diese Zeit zwischen den Jahren, lass es eine Zeit sein, Herr, für viele von uns, Herr, wo wir ganz neu deine Ausrichtung erleben, Herr, wo wir ganz neu deine Klarheit erleben, Herr, wo wir ganz neu sehen, Herr, was die Prioritäten auf deinem Herzen sind, Herr. Danke dafür, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Wir preisen dich, Herr. Oh, seine Gegenwart ist so stark hier. Halleluja. Oh. Oh. Oh. Füll uns, Heiliger Geist. Füll uns, Heiliger Geist. Wirklich in diesem Bereich des Übernatürlichen. Er möchte übernatürlich die Kontrolle über dein Leben übernehmen. Er möchte dich übernatürlich an der Hand nehmen. Und er sagt einfach, spring ab, spring ab, spring ab von deinem Natürlichen, spring ab von deinem Verstand. Spring ab in den Bereich des Übernatürlichen. Spring ab in den Bereich der Herrlichkeit Gottes. Spring ab in meine Führung, spring ab in meine Leitung. Ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja, ja. Halleluja. Halleluja, Jesus. Halleluja, Jesus. Vielleicht bist du hier heute Morgen und du hast noch nicht diese hundertprozentige Gewissheit wirklich. Ja, das Licht Gottes leuchtet in mir. Das Licht des Lebens ist in mir. Du hast noch nicht diese Sicherheit. Ja? Vielleicht fühlst du dich wie abgeschnitten noch ein Stück weit von diesem Licht Gottes, von dieser Herrlichkeit, von diesem Leben Gottes. Also Gott möchte nicht, dass du in dieses neue Jahr hineingehst mit Ungewissheit, mit Unsicherheit. Das Wort Gottes sagt in Johannes 1, Vers 12, so viele ihn aber aufnahmen, denen gab er die Macht, Kinder Gottes zu sein, denen, die an seinen Namen glauben. Vielleicht ist es so, dass du noch nie bewusst Jesus in deinem Leben aufgenommen hast und nie bewusst gesagt hast, vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt, Jesus sei du der Herr meines Lebens. Vielleicht hast du es mal gesagt, aber du bist wieder davon weggekommen und du hast nicht wirklich darin gelebt. Und Gott ruft dich heute zurück. Er ruft dich in diese Sicherheit. Weißt du, das alles, was ich gesagt habe, beginnt in deinem Innersten, beginnt in deinem Herzen. Niemand schaut in dein Herz rein, außer du selber und Gott. Und du weißt, ob da das Licht Gottes leuchtet. Du weißt auch, ob es vielleicht überlagert ist durch Sünde, die du nicht bekannt hast, die du noch zurückgehalten hast, wo du gesagt hast, das möchte ich aber noch behalten in meinem Leben. Jesus möchte dich heute Morgen davon befreien. Wenn eine dieser Dinge, die ich jetzt gerade gesagt habe, dich betrifft und du sagst, jawohl, ich möchte wirklich diese Gewissheit, ich möchte sicherstellen, dass dieses Licht in mir leuchten kann. Ich möchte alles loslassen, alles weghaben in meinem Leben, was einfach da noch störend ist, was da nicht hineingehört. Dann einfach gerade jetzt, dann möchte ich mit dir und für dich beten. Und wenn dich das speziell betrifft, dann einfach da, wo du bist, darfst du einfach gerade mal deine Hand heben, einfach zu ihm. Und ich nehme dich einfach mit hinein in dieses Gebet. Gott zieht deine Hand, Gott zieht deine Hand, Gott zieht deine Hand da hinten, ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das gerade jetzt festmachen, auch da, überall. Gott zieht deine Hand, Gott möchte das jetzt festmachen in deinem Leben. Er möchte dich in dieses neue Jahr hineingehen lassen, in diese Sicherheit, in diese Gewissheit. Jawohl, das Licht Gottes kann in mir strahlen, das Licht Gottes kann in mir leuchten. Die Sünde ist erledigt. Ich bin ein Kind Gottes. Jesus ist mein Herr. Er lebt in mir und er wirkt durch mich. Halleluja. Ist noch jemand da, der sagt, ich möchte das gerade jetzt neu festmachen oder vielleicht zum ersten Mal, dann darfst du einfach auch noch deine Hand heben. Und gleichzeitig möchte ich einfach jeden bitten, der seine Hand gehoben hat, gerade jetzt, jeder einfach, sei egal, ob du schon hier vorne bist oder ob du ganz hinten bist, komm einfach ganz schnell hier zu mir nach vorne, weil ich möchte einfach ganz schnell mit dir beten und für dich beten. Ich möchte auch persönlich die Hand auflegen und ich möchte es mit dir festmachen in deinem Leben. Komm einfach hierher nach vorne, genau, komm einfach näher. Ja, Halleluja. Jeder, der seine Hand gehoben hat, kommt einfach nach vorne, auch von da hinten. Da waren auch noch Leute, die ihre Hand gehoben hat. Wenn du einfach spürst, das ist für mich, dann komm einfach nach vorne. Jesus möchte es gerade jetzt festmachen mit dir. Halleluja. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Herzlich willkommen. Halleluja. Gleich, gleich, gleich. Ja, das beten wir gleich. Genau. Ist noch jemand da, der sagt, jawohl, ich möchte das festmachen. Ich möchte da jetzt beten. Wir werden beten. Und wir werden Jesus einladen als unseren Erlöser und auch als den, der uns reinigt von aller Sünde. Und wir werden es festmachen. Halleluja. Herzlich willkommen hier auch. Herzlich willkommen. Halleluja. Ist noch jemand da? Ich glaube, ich hatte noch einen Mann gesehen. Ich weiß nicht mehr genau wo, aber ich glaube, ich hatte noch einen zusätzlichen Mann gesehen, der sich auch gemeldet hatte. Dann komm einfach nach vorne, wenn dich das noch betrifft. Komm einfach nach vorne. Wenn du deine Hand gehoben hast, du spürst, ich sollte hier vorne sein. Komm nach vorne. Danke, Jesus. Danke, Jesus. Halleluja. Ich warte noch einen Moment. Okay, ist noch jemand da, der spürt, ich sollte hier vorne sein? Komm nach vorne. Okay, dann lasst uns unsere Augen schließen. Alle im Raum, lasst uns unsere Augen schließen. Das ist ein entscheidender Moment. Weil das Wort Gottes sagt, wer mit seinem Herzen glaubt, dass Jesus aus den Toten auferstanden ist und wer mit seinem Mund bekennt, dass er der Herr ist, der wird gerettet werden. Und deswegen möchte ich euch einfach ein Gebet laut vorsprechen und ihr sprecht es einfach laut nach, weil das Bekenntnis eures Mundes bahnt den Weg für sein Wirken in eurem Leben. Sprich einfach mit mir und sag, Herr Jesus Christus, danke, dass du gekommen bist, um mich zu erlösen von jeder Ferne von Gott. Danke, dass du gekommen bist, Jesus, um mich zu erlösen von allem, was mich trennt von Gott, von allem, was das Licht Gottes hindert, in meinem Leben zu scheinen. Vater im Himmel, ich bitte dich jetzt um Vergebung, wo ich ohne dich gelebt habe. Ich bitte dich um Vergebung, wo ich gesündigt habe. Du kannst es auch konkret einsetzen. Vergib mir, und dann setz einfach das ein, was du auf dem Herzen hast. Vergib mir diese oder die andere Sünde. In Jesu Namen, Vater, bete ich. Und ich glaube dir, Jesus, dass dein Blut mir jetzt nicht nur vergibt, sondern mich reinigt von allem, was mich von Gott trennt. Danke, Vater, dass ich jetzt dein Kind bin, dass ich zu dir gehöre und du zu mir. Ich empfange dich in mein Herz, Heiliger Geist. Fülle mich ganz neu in Jesu Namen. Amen. Amen. Und jetzt danke ich dir, Heiliger Geist, dass du dein Werk tust, Herr. Die Waschung der Wiedergeburt, Herr. Danke, Herr. Die Waschung von jeder Sünde. Du hast gesagt, wenn wir unsere Sünde bekennen, dann bist du treu und gerecht, dass du uns die Sünde vergibst und uns reinigst von aller Ungerechtigkeit, Herr. Und ich danke dir, Herr, dass du sie gerade jetzt, Herr, dass du gerade jetzt ihr zusprichst, Herr, dir ist vergeben. Höre, dir ist vergeben. Oh. Das Blut Jesu wäscht dich. Danke, Jesus. Danke, Jesus, dass du durch dein Blut jede Trennung weggenommen hast. Danke für diese Tochter Gottes, Herr. Oh, danke, Jesus. Danke, dass du ihrem Geist Zeugnis gibst, Herr. Danke, dass du dem Geist dieser Tochter Gottes Zeugnis gibst, Herr, dass sie eine Tochter Gottes ist, Herr. Danke für diese Gewissheit, Herr. Danke für diese Klarheit, Herr. Preise dich, Herr. Danke, Vater. Danke, Vater. Danke, Vater. Du sagst in 2. Korinther 5, 17, wenn jemand in Christus ist, dann ist er eine neue Schöpfung, Herr. Neu geschaffen in Christus. Das Alte ist vergangen, abgeschnitten. Siehe, Neues, ein neues Leben in Freiheit, in Herrlichkeit, in Liebe ist geworden. In Jesu Namen. Halleluja. Danke, Jesus. Amen. Danke, Jesus. Danke, Jesus, Herr. Du sagst in deinem Wort, wer zu dir kommt, den wirst du nicht hinausstoßen, Herr. Sondern, Herr, zu dem gehst du ein und du hältst das Mahl mit ihm. Du hast Gemeinschaft mit ihm. Und so hast du jetzt Gemeinschaft mit dieser kostbaren Schwester, Herr. Danke, Jesus, Herr, dass du sie persönlich kennst, dass du ihr Herz kennst, Herr. Und dass du gerade jetzt ihrem Herzen persönlich dienst, Herr. Dass deine Liebe ihrem Herzen persönlich dient, Herr. Danke, Herr, dass deine Gegenwart sie erfüllt, Herr. Deine Liebe, Herr. Jeden vergangenen Schmerz wegnimmt, Herr. Du sagst, Paulus sagt in deinem Wort, Herr, die Liebe Christi überwältigt uns, Herr. Danke, Herr, dass es überwältigt, Herr, mit dieser Gewissheit, dass sie deine geliebte Tochter ist, Herr. An ihr hast du Gefallen gefunden, Herr. Und ich segne dich mit dieser Klarheit und mit dieser Gewissheit. In Jesu Namen. Oh, danke, Vater. Danke, Vater. Die Liebe Gottes ist hier. Halleluja. Ihr, die hier nach vorne gekommen seid, hinter euch stehen noch ganz liebe Freunde von mir, die noch bereit sind, einfach noch weiter für euch zu beten. Und ihr dürft einfach mal zu ihnen umdrehen und sie sind einfach bereit, noch weiter für euch zu beten, euch auch noch was Kleines zu schenken, wenn ihr das möchtet. Und ihr dürft einfach mit ihnen, während wir hier den Gottesdienst zum Ende bringen, dürft ihr einfach mit ihnen noch kurz in den Jugendgottesdienstraum, glaube ich, gehen oder Gebetsraum, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall folgt ihnen einfach und sie führen euch in den Raum, wo ihr einfach noch persönliches Gebet empfangt. Halleluja. Halleluja. Danke, Jesus. Komm, lass uns Jesus nochmal einen kräftigen Applaus geben. Halleluja. Danke, Jesus. Danke für dein Wirken, Herr. Danke für dein Wirken, Herr. Halleluja. Halleluja. Und jetzt möchte ich euch einfach noch die Gelegenheit geben, hinein zu säen, Herr. Ja, hinein zu säen in, ich sag mal so, heute Morgen säst du in dein Judäa hinein. Weil die Gemeinde Jesu, das Zentrum der Herrlichkeit, wenn du zu Glory Life gehörst, dann ist das dein Vorratshaus, dann ist es dein Judäa, dann ist es der Ort, an dem du zuallererst Gott dienst und auch von Gott empfängst. Und wenn du vielleicht zu Besuch bist und von einer anderen Gemeinde bist, spielt keine Rolle. Du kannst trotzdem auch in dieses Haus hinein säen, weil das Wort Gottes sagt, wenn wir auf den Geist säen, dann werden wir vom Geist Leben ernten. Und zu denen, die hier zur Gemeinde gehören, da hat er noch eine besondere Verheißung. Das sagt er nämlich, bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus. Das ist dein Judäa, das ist deine Gemeinde. Das Vorratshaus. Bringt den ganzen Zehnten in das Vorratshaus, damit Nahrung in eurem Haus letztendlich. Ja. Also es ist ganz normal, die Gemeinde Jesu kann ihren Auftrag hier auf der Erde nicht erfüllen ohne Geld. Das ist so. Und deswegen hast du jetzt die Möglichkeit, das Vorratshaus mit Nahrung zu füllen. Wir wollen gleich das zusammen proklamieren, auch das Wort Gottes über jedem Zehntengeber und auch über jedem Sämann. Wenn du nicht hier zur Gemeinde gehörst, nicht zu Glory Life gehörst, dann gehört dein Zehnter in die Gemeinde, zu der du gehörst, in dein Vorratshaus. Aber du kannst trotzdem ein Saatkorn geben und auch da bist du gesegnet. Ja, das ist die letzte Gelegenheit für alle hier bei Glory Life in diesem Jahr noch in das Vorratshaus zu investieren. Also du kannst natürlich noch überweisen in den nächsten Tagen, aber hier live vor Ort, es ist deine letzte Gelegenheit. Also frag den Heiligen Geist, was soll ich tun, einfach auch um auch mein Vorratshaus, meine Gemeinde, meine Bewegung in diesem Jahr zu einem guten Abschluss zu bringen, auch finanziell. Ja, jetzt kannst du noch was dazu beitragen. Also frag den Heiligen Geist, was du tun sollst. Und während du ihn fragst, lass uns gemeinsam proklamieren, die Folie Zehntengeber und Sämann, lass uns das proklamieren, die Verheißung Gottes. Als Zehntengeber proklamiere ich heute, der Herr der Heerscharen hat die Fenster des Himmels über mir geöffnet und er gießt finanziellen Segen über mir aus bis zum Übermaß. Der Herr der Heerscharen bedroht den Fresser über meinem Besitz, so dass all mein Eigentum bewahrt bleibt und alle meine Geschäfte, Anlagen und Investitionen Frucht bringen. Alle Menschen um mich herum werden mich deshalb glücklich preisen. Das ist Malachi 3. Dann als Sämann von finanziellen Samen für die Dinge des Reiches Gottes proklamiere ich. Ich sähe hiermit finanzielles Saatkorn in den Boden der Herrlichkeit Gottes hinein. Dort wird es mächtig aufwachsen, sich multiplizieren und Frucht bringen. 30, 60, 100-fach und darüber hinaus. Im Glauben erwarte ich eine mächtige Ernte in meinem Leben. Geistlich, seelisch, körperlich, materiell und finanziell. Und jetzt gibst du mit Freude. Amen. Einen fröhlichen Geber, lieb Gott, also tu das, was du tust, mit Freude. Du kannst hier vor Ort jetzt in den Eimer geben, in bar, oder du kannst eine Verpflichtungserklärung ausfüllen, die unter deinem Stuhl liegt und in den nächsten Tagen dann überweisen. Am besten noch, bevor das Jahr um ist. Halleluja. Du kannst, wenn du über Livestream zuschaust, kannst du per Überweisung geben, du kannst per PayPal geben oder du kannst per Kreditkarte geben. Einfach lass dich vom Heiligen Geist führen, tu das, was er dir zeigt. Okay? Und während ihr das tut, möchte ich ganz kurz ein paar aktuelle Zeugnisse noch vorlesen, was Gott tut oder getan hat jetzt, gerade in den letzten Tagen. Hier ist ein Zeugnis. Jemand schreibt, ich möchte mich bei euch sehr bedanken für das Heilungsgebet am Telefon. Andreas hat für meinen 7-jährigen Enkel gebetet, wahrscheinlich du, Andreas, hat für meinen 7-jährigen Enkel gebetet, der am Freitag unter großen Hüftschmerzen ins Kinderkrankenhaus aufgenommen wurde. Der Ultraschall ergab ein sehr besorgniserregendes Bild. Es wurde mit einer OP gerechnet. Gerade ein Junge, der gerne Fußball spielt und sich gerne bewegt, musste still liegen, fixiert in einer Beinschiene und liegend. Er durfte nur kurz halb sitzen zum Essen und Trinken. Er durfte auch nicht aufs WC. Gestern, das war jetzt am 17. Dezember, gestern ist ein Weihnachtswunder geschehen. Der zweite Ultraschall zeigte, dass keine OP mehr nötig ist und er darf heute nach Hause, muss nur noch eine Woche das Bett hüten. Halleluja. Danke, Jesus. Anderes Zeugnis ist hier auch über die Telefon, in dem Fall glaube ich die Hotline war das. Nein, genau, unser, auch Beratung und Gebet am Telefon hier. Sie schreibt ja, ich glaube, eine Frau Marion hat am Telefon Gebetsteam vor circa 14 Tagen mittags gebetet. Und zwar für eine Frau, die heißt Andrea. Und sie hat eine heilende Berührung in der linken Brust bekommen. Ihr Brustmilchgang ist geheilt. Ein Operationstermin, der am 17.12.24 stattfinden sollte, ist verhindert worden. Jesus ist der Arzt und Heiland. Halleluja. Danke, Jesus. Und hier ist noch ein Zeugnis, das ist noch von der letzten Konferenz. Ich bin noch nicht dazugekommen, da alles vorzulesen. Und zwar auch jemand, sie schreibt, Pastor Georg hat für mich gebetet. Ich hatte eine schiefe Wirbelsäule von klein auf, unterschiedlich große Beine. Wie viel habe ich vergessen? Du hast gesprochen, der Fuß schoss raus. Ich habe seit 2009 mich nicht getraut, bestimmte Bewegungen zu machen. Ich hatte Angst. Aber in der Herrlichkeit konnte ich die Bewegung machen, auch weiter runter ohne Schmerzen. Danach war ich fast gleich groß wie Svetlana. Sie ist 5 Zentimeter gewachsen. Halleluja. Also 5 Zentimeter größer. Danke, Jesus. Halleluja. Amen. Ist das nicht wunderbar? Halleluja. Preist den Herrn.